und herzlich willkommen zum Work in Progress Cast, wie immer mit dem grazilen und niedlichen Jan und meiner Wenigkeit. Heute reden wir über meinen Pile of Shame, Jans Kram und über Better Call Saul. Also hey. Jan, ja, was war? Ja, hey, ne? So wie man so hey zur Begrüßung sagt. Ich wollte dich gerade nochmal introducten, aber gut. Also Jan, was hast du in letzter Zeit so gespielt? Also fangen wir mal an mit, ich habe mir letztens in so einem DVD-Laden bei uns um die Ecke, ich habe den schon mal erwähnt, ich mag den DVD-Laden, da bin ich ziemlich durchgedreht und habe mir einen Haufen Kram gekauft, den ich wollte. Unter anderem habe ich mir SSX 3 gekauft für den GameCube. Ich hätte es ja lieber für die PS2 gehabt, weil wenn ich es für die PS2 gehabt hätte, hätte ich es auf den PC packen können und da im Emulator in Full HD mit schönen, schönen, bunten Grafiken spielen. Aber auf dem GameCube ist es auch ganz nett. Also auf der Wii, ich habe es einfach in die Wii reingeschoben und die Wii ist über Komponente an den Fernseher angeschlossen. Das heißt, es sieht nicht so verdammt schäbig aus, wie wenn ich es über SCART spiele. Ja, in SSX 3 hat man so einen ganzen Berg. Das ist ein Snowboard-Spiel. Man hat so einen ganzen Berg für sich alleine. Also beziehungsweise für seine Rennen. Dann ist es ja natürlich nicht für dich allein. Das wäre ja verdammt langweilig, wenn das für dich alleine wäre. Also fährst halt auf dem Berg halt so rennen. Und ist halt nett da, ja. Ich hab's eingelegt und erstmal so richtig hart versagt. Das Spiel, ich hab mir's immer so leicht vorgestellt, weil es sieht auf Videos oder wenn Leute davon reden, sieht es immer so richtig, also das klingt alles so, als wäre das so popeleinfach, so wie wenn du in Tony Hawk in der Halfpipe rumeierst und dann, ich meine, Tony Hawk war für mich auch immer schwer, aber wenn du in der Halfpipe rumeierst, dann sieht's immer geil aus und es ist einfach. Bei SSX ist es nicht so leicht. Also erstmal war ich halt so circa 3 Stunden Spiel zu blöd fürs Menü. Da habe ich die ganze Zeit so eine Art, also so ganz normale Rennen, so Rennen, die dich nicht weiterbringen in der Story, so quasi Zeitrennen. Du fährst zwar gegen Leute, aber es sind im Prinzip Zeitrennen. Also der erste Menüpunkt ist nicht die Story oder die, wo du halt einen Progress kriegst. Das ist halt einfach das, wo du nur Zeit speichern kannst. Ja, geil, jetzt hast du dann eine super Zeit und die kannst du jetzt auf deine Memory Card packen. Dann hast du jetzt aber gewonnen, super. Ne? Also bringt dir überhaupt nichts. Das habe ich jetzt erstmal 3 Stunden gemacht und ich habe halt auch wirklich sehr, sehr viel üben müssen, dass ich da erstmal einen Fuß in die Tür bekommen habe. Jedenfalls habe ich so nach 3 Stunden gemerkt, scheiße, ich habe überhaupt nichts freigeschalten. Oh, ich muss hier den anderen Modus nehmen. Der heißt jetzt nicht so Story-Modus oder sonst was. Der ist einfach Gipfelstürmer, ja. Da dachte ich mir so, ja, schön, nenn's doch Story-Modus, da verstehst du es wenigstens. Dann habe ich halt das angefangen und da war ich dann auch besser, weil ich schon geübt hatte. Dann bin ich dann auch mal Erster geworden. Echt ein super Spiel, wirklich. Ich habe jetzt, ich habe jetzt insgesamt so 5 Stunden reingesetzt bis jetzt. Ich finde ja auch nicht allzu viel Zeit, um zu zocken, aber da habe ich mich mal einen Abend hingesetzt und da so richtig den Gipfelstürmer-Modus angefangen wenigstens. Und jetzt habe ich auch tatsächlich mal die nächsten Rennen so freigeschalten. Schön. Hast du den Gipfel gestürmt? Also, das ist schwieriger an SSX ist halt, dass du ja Du musst ja diese blöden Tricks machen, um deinen Boost aufzuladen. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast. Ich habe mir ja mal Pure mir gekauft, weil ich dachte so, oh, so geil, Motocross fahren. Was hast du gekauft? Pure. Ach so, das Ding. Spiel. Kennst du? Ja. Haben wir das mal zusammen gespielt? Ja, das fand ich voll scheiße. Ja, ich auch, weil jedes Mal, wenn du dieses Spiel, wenn ich dieses Spiel einlege, dann denke ich so, hä, ist ja eigentlich geil. Und dann kriege ich so richtig Aggressionen, weil so, boah, nee, alles nur Tricks machen, dass du deinen scheiß Boost aufladen kannst, das ist einfach scheiße. Vor allen Dingen, wenn du nicht immer denselben Trick machen darfst. Nee, dann musst du dir auch irgendwie eine andere Tastenkombination ausdenken oder so. Und dann fällst du immer auf die Fresse bei dem Versuch, Boost zu kriegen. Und genau so ist es in SSX auch. Aber in SSX ist es nicht so verdammt scheiße wie in Pure. Weil SSX ist awesome, das hat nämlich einen Berg. Und Pure, das ist einfach nur so Motocross fahren, ja. Aber es hat keinen Berg, ja. Und bei SSX, da ist es die Mühe wert, weil der Berg ist cool, die Sprüche sind witzig, das ist so ein totalen 2000er, also wirklich so richtigen 2000er-Humor, so richtig dummen Spielehumor. Weißt du, damals, als Spiele noch richtig dumme, plumpe Spiele waren und nicht den Blockbuster-Scheiß, den wir heute haben. Also, ich weiß nicht. Der ist aber auch ziemlich dumm und plump. Ja, natürlich, teilweise. Aber ja, das ist dann, aber, weißt du, wo noch alles plump war, wo noch in scheiß Sportspielen so Arcade-Sport spielen, so richtig plumper Humor. So, und dann dumme Sprüche musst du dir anhören, wenn irgend so ein Arsch an dir vorbeifährt. Das ist doch super. Also, ich gehe das ja immer so an, wenn ich die Story von einem Spiel wirklich provokant scheiße finde, dann mache ich mich einfach die ganze Zeit drüber lustig. Ja, das, ich meine, das hat ja nicht mal eine Story. Das sind halt so ein paar Ja. Snowboarder und der EA-Big-DJ, der tut dann irgendwie so geil erzählen, dass die jetzt hier rumsnowboardern und dann spielt er Musik. Das ist halt einfach richtig, richtig doof. Aber es macht mir so Spaß. Was ich noch weiß, ist, dass man am Ende auch einen Modus kriegt, wo man den kompletten Berg Ja, runterfahren das kann. dauert halt eine halbe Stunde. Und dann Ja. fährst du halt so richtig lang den verdammten Berg runter. Darauf freue ich mich schon. Also wenn ich das endlich mal geschafft habe, dann will ich es aber auch nicht nochmal machen. Und dann kann ich diesen verdammten Berg drunter fahren. Da freue ich mich schon richtig Boah. drauf. Hi. Jetzt gehe ich noch ein bisschen aufs Gameplay ein. Ich habe ja erst nur die ganze Zeit so rumgeschwärmt und rumgerantet. Also wie gesagt, man fährt halt so den Berg runter gegen so, was weiß ich, acht andere, ich denke, also insgesamt acht Leute oder so, oder 11, so also in dem Dreh. Ja, keine Ahnung, so eine Irgend Handvoll. sowas zwischen 7 und 11. Ja, irgendwas zwischen 7 und 11. Fahren da so den Berg runter und du musst natürlich Erster sein und dann wird auch noch deine Zeit genommen. Das Miese daran ist, du fährst halt die eine Strecke fährst du halt dreimal und nur deine beste Zeit zählt. Dann hast du eigentlich. Und ich starte dann halt immer schon neu, wenn ich einmal nicht Erster geworden bin. Das heißt, ich fahre so die Strecke so achtmal runter oder ja, so oder zehnmal, bis ich dann mal zur nächsten Strecke komme. Ist auch nötig, neu zu starten, würde ich sagen, weil ich bin mir ja immer noch nicht ganz sicher, ob das zusammengezählt wird, deine Zeiten, oder ob die beste zählt. So, ich gehe lieber auf Nummer sicher, anstatt da wirklich dreimal runter zu brettern und irgendwie Zweiter zu werden und dann einmal Erster und dann trotzdem nicht gewonnen zu haben. Ja, was wollte ich denn jetzt? Achso, genau. Dann ist ja wichtig, das mit dem Boost habe ich ja schon erklärt, aber muss ich halt auch. Da muss man halt auch machen. Also sonst, wenn du keinen Boost hast, hast du eigentlich verloren. So. Du musst deine Tricks machen und dann musst du aufpassen, dass du nicht auf die Fresse fliegst. Die zweite Map, die man runterfährt, das ist so eine Stadt, die total verschneit ist. Das macht überhaupt keinen Sinn, die Map. Da könnte ich auch genauso gut Sonic Riders oder so eine Scheiße spielen, wo es halt auch alles irgendwie aussieht wie aus der Zukunft. So ähnlich sieht die Stadt da auch aus. Alles ist eigentlich eine einzige Snowboardbahn, die zwischen Wolkenkratzern durchgeht. Total absurd. Ja, aber da musst du dir halt wirklich. Das fand ich schon so schwer, dass ich einfach so, nee, du machst jetzt keine Tricks, du fährst jetzt einfach querbeet, du schneidest jetzt die Kurve so blöd, dass der Typ länger braucht, wenn er Tricks macht, der andere, der Gegner, der Computer. Und dann da backst du dich quasi so durch die Kurven durch, so wie es überhaupt nicht vorgesehen ist, und gewinnst dann in der zweiten Strecke. So, und die erste Strecke war voll cool. Und die dritte Strecke war auch voll cool, aber die zweite Strecke, das war irgendwie Panne. Ja, ich denke mal, ich habe jetzt alles gesagt. Das Spiel ist schon wirklich awesome. Sollte man sich mal angucken, wenn man es irgendwo noch findet. Aber ich glaube, das ist relativ billig. Und wenn nicht, dann kann man sich bestimmt digital irgendwo beschaffen. Ja, gut. Da bin wohl ich dran. Ich hatte etwas mehr Zeit zu spielen und habe mich mal an meinen Pile of Shame begeben. Hatte ich ja auch schon letzten Cast, der ist schon etwas länger her. Da habe ich über The Witcher gesprochen. Das habe ich jetzt auch durch und möchte auch mal sagen, dass ich das nach wie vor super fand. Das Ende war auch muah, hervorragendes Ende. Tolle Story. The Witcher ist cool. Und nach The Witcher habe ich dann sofort Dishonored gespielt. Und ich war doch sehr zufrieden mit Dishonored, muss ich sagen. Also, kommen wir mal zur Story. Die Story ist, du bist Corvo Atano, du bist der Leibwächter der Königin War das in nicht die einem, Kaiserin? der, oh mein Gott, ja, sei bitte noch kleinlicher, Ey, okay. das ist voll wichtig, ja. Ein König ist voll was anderes wie ein Kaiser. Ich habe das mal in Geschichte gehabt, aber ich habe es vergessen. Außerdem finde ich die Story total bescheuert. Darauf wäre ich noch gekommen. Auf jeden Fall. Das Ganze befindet sich in einer Art parallel viktorianischen London. Es ist alles etwas anders als in unserem London. Es geht einfach, also die Spielwelt sieht so aus, dass die Einwohner von London vor etwas längerer Zeit herausgefunden haben, dass sie ja die riesigen Wale, die überall in der Gegend rumschwimmen, einfach abschlachten können und dann kommt da wohl irgendwie Elektrizität raus. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, die sind technisch schon recht fortgeschritten da. Und von daher hat sich das dann im weiteren Spielverlauf eine Diktatur zunutze gemacht und hat dann überall Lichtwände aufgestellt und Laserwaffen gebaut und unterdrückt damit die Bevölkerung. Ich glaube ja, Denn wir haben direkt am gerade. Anfang des Spiels wird die Kaiserin ermordet. Und du, Corvo, der Attentäter, Der Verdammt. Attentäter. Du, Corvo, der Leibwächter, wirst dafür verantwortlich gemacht und kommst unschuldig ins Gefängnis. Dann wirst du, als das Spiel anfängt, aus dem Gefängnis befreit. Weiß noch nicht von wem. Und er kommst dann in einer recht coolen Sequenz aus eben jedem Gefängnis. Und das Ganze ist 6 Monate nach der Ermordung, 6 Monate nach der Ermordung der Kaiserin. Und in der Zwischenzeit ist dann die Diktatur entstanden, die ich gerade angesprochen habe. Und die Story läuft darauf hinaus, dass man einfach versucht herauszufinden, wer denn die Kaiserin ermordet hat, wer der diese Verschwörung in Gang gesetzt hat. Und ja, die Story ist ziemlich lame, mein Gott, scheiß drauf. Denn das Spiel ist Gameplay, Gameplay pur. Und was die Story noch sagen muss, sie hat den vorhersehbarsten Twist ever. Ich dachte echt, mein Gott, das ist so vorhersehbar, das kann nicht sein, aber es war einfach so. Und ich habe davor gesessen, was wirklich? Nein, Leute, bitte. Ja, man muss Bethesda einfach von Stories fernhalten. Bethesda hat es einfach nicht drauf, sorry. Die ganzen Elder Scrolls-Dinger sind auch ultra lame. Ich finde Alles das lame, so was Bethesda macht. witzig, wie alle so Elder Scrolls geil finden. Selbst ich finde es geil, ja. Also ich meine, Ich nicht. die Hauptstory ist der absolute Scheiß, Die ja. Backwards Story ist auch scheiße. Das ist einfach Die Background total Story auch, lamer ja. High-Fantasy-Kram. Das meine ich auch gar Super. nicht. Ich finde halt nur, dass diese ganzen Nebenquests, das sind ja alles, da haben sie ja den in der Welt, in dieser relativ starren, ekligen Hauptstory, die eigentlich keinen interessiert, haben sie dann halt so kleine Nebenstories eingebaut, die irgendwie ganz goldig sind. Ich meine, da kannst du ja den Ja, aber es Entwicklern. sind auch nur die Stories. Die Charaktere, die dir diese Stories geben, sind egal. Die Leute, die du für die Stories abmetzelst, sind egal. Nur die Natürlich. Stories an sich sind einfach ziemlich cool, weil sie da hatten sie halt eben richtig geile Ideen und das ist alles recht abwechslungsreich, aber das war's dann auch mit Elder Scrolls. Das ist einfach Elder Scrolls, die Das scheiß ist ja auch so, Nebenquests. genau so ist es. Ja. Irgendwie ist Bethesda unglaublich overrated. Egal, auf jeden Fall. Wo war ich? Dishonored. Story lame. Kommen wir zum Gameplay. Also, Corvo beschließt, dass die einzige Möglichkeit, die Verschwörung aufzudecken, ist, einfach jeden umzubringen, der auch nur im geringsten irgendwas damit zu tun hat. Hervorragende Entscheidung, wie ich finde, denn daraus entsteht ein sehr spaßiges Spiel. Und dann fängt man an, sich so durch die hohen Häupter eben jeden, halt eben des alternativen London, in dem man sich befindet, zu metzeln. Und kriegt dafür ein paar sehr spaßige Fähigkeiten, denn Corvo trifft dann auch sehr bald den Outsider und der Outsider gibt ihm dann irgendwelche Kräfte und die Kräfte machen, wischen das Spiel ganz schön oft. Also er kriegt einmal einen Teleport, das ist auch schon das Beste. Man teleportiert sich einfach durch die Gegend. Das Der ist Outsider geil. ist irgendwie echt wunderlich. Das ist so eine total Ja, bekiffte und Traumsequenz. er hat so einen echt schlechten Sprecher, was zur Hölle. Ich weiß nicht, das ist. Den habe ich immer übersprungen. Wirklich, er kommt immer an und labert dich voll und ich so, oh Gott, nein, nicht der schon wieder, weg, weg mit dem. Bitte nicht. Auf jeden Fall, diese ganzen Fähigkeiten nicht den Spielverlauf auch recht auf. Das Ganze ist halt eben ein Stealth-Spiel, weil man könnte es auch anders spielen, aber ich glaube, der Großteil der Leute wird es als Stealth-Spiel spielen. Stealth. Ich spreche dieses Wort sehr schön aus. Ja, denn TH ist das Beste. Sag mal, ist das Ein wirklich. Stealth-Spiel, man stealth richtig. Gott. Alter, nee. Sag mal, ist das eigentlich wirklich London? Also sagt er auch London oder ist das einfach nur so Ich eine glaube Art nicht, London? das ist so eine Art London. Ah, ich dachte schon. Ich weiß nicht, ob es London Nee, ist. ich glaube nicht, dass es London ist. Das hätte ich ja gemerkt, als ich es gespielt habe. Ich hab's zwar nicht durchgespielt. Hörst du das eigentlich im Hintergrund? Ja. Scheiße. Ich hab's zwar nicht durchgespielt. Habe ich noch vor, auf jeden Fall. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das sowas von gar nichts mit London zu tun hat. Jedenfalls vom Namen her. Also auf jeden Fall, es ist ein Stealth-Spiel und es spielt sich um einige schneller als so ein Splinter Cell oder so und das funktioniert halt eben einfach verdammt gut, da man eben die ganzen Fähigkeiten vom Outsider bekommen hat und man kann sich einfach zack so einen Typen hinporten, ihn instant die Kehle durchschneiden, seine Leiche in derselben Bewegung über irgendetwas werfen, damit man sie nicht sieht und zack sofort zum nächsten Porten und das ist einfach so ultra geil, das fühlt sich so gut an. Du bist einfach so scheiße OP in diesem Spiel. Es macht dermaßen Spaß. Du hast einfach wirklich, du gehst in ein Level rein und vor dir steht eine absolute Übermacht und du weißt ganz genau, an sich könnte ich jetzt jeden einzelnen von diesen Typen umbringen, ohne dass irgendjemand merkt. Aber dann gehst du einfach zum Levelende und bringst dort die Leute um, die im Weg stehen. Auf jeden Fall, Wo war ich? Ja, und dann gibt es noch ein paar andere Fähigkeiten. Zum Beispiel kannst du dich in Ratten hinein teleportieren und dich so durch das Level bewegen, damit sieht dich halt keiner. Macht ja Sinn. Und was gab's noch? Du kannst im Dunkeln sehen und durch Wände durchsehen. Ganz viel geiler Kram. Aber die Ratten sind doch auch so ein Theme, das sich so durch das Ja, ganze ich Spiel wollte zieht nicht und so. allzu viel über die Story reden. Ja, aber Das ich ist. finde die Ratten gar nicht mal so schlecht. Also, ich finde auch Ja, das. in der Stadt ist halt eben eine Pest ausgebrochen und wenn Menschen von diesen Ratten gebissen werden, werden sie zu Weinern und Weiner sind einfach nur Zombies, die bluten so aus den Augen. Die weinen Blut halt eben, darum heißen sie Weiner. Echt Das jetzt? Ganze, das, ja, das Ganze ist halt cool. Die Spielwelt ist einfach. Okay, ich rede erstmal über die Story, aber du willst immer dazwischen reden. Halt, nee, ich rede erstmal über das Gameplay, aber du willst immer dazwischen reden. Story, Gameplay und dann nochmal der ganze Rest. Auf jeden Fall, neben diesen Fähigkeiten hat man auch noch Hauptwaffen. Man hat in der rechten Hand immer die Fähigkeiten, in der linken Hand die Hauptwaffe. Und die Hauptwaffe, da hat man entweder einen Dolch, eine Armbrust oder eine Pistole. Und man kann halt eben in die Armbrust verschiedene Arten von Bolzen einlegen. Man kann auch in die Pistole verschiedene Arten von Kugeln einlegen. Und der Dolch macht Dolchsachen. Man schlachtet diese Leute doch recht gewalttätig ab. Also ich war sehr beeindruckt, wie brutal dieses Spiel ist. Ich dachte erst, es war ab 16, dann habe ich noch mal ganz schockiert nachgesehen, nachdem ich jemanden den Kopf abgeschnitten habe, den Kopf genommen habe, in jemand anderen ins Gesicht geworfen habe, mich voll geportet habe und ihm auch den Kopf abgeschnitten habe. Das war, dann dachte ich so, oh, das war jetzt grenzwertig. Das Spiel ist tatsächlich ab 18. Ja, das wundert mich aber, dass das so rausgekommen ist. Normalerweise Ja, und sind es doch ich. voll die Pussys bei der USK. Was geht? Nein, die OSK ist recht nicht nachlässig. Sie ist etwas. Also ich habe mir letztens, musste ich mir hier Dings, wie heißt das? Oh, wie heißt das Strangle. Spiel denn? Strangle. Stranglehold nachbestellen, weil Ja, ich das ist aber auch gemerkt habe, viel älter, Alter. ja, aber es ist so scheiße einfach nur. Oder diese Darkness. Also bei der Darkness regst du mich wirklich auf, weil die Brutalität in der Darkness ist wichtig, dass die Story gut rauskommt. Dass es Auf so jeden richtig Fall, schön brutal ist. Naja, egal. ich will jetzt nicht die Gewaltdebatte lostreten, aber ich muss sagen, Dishonored war mir teilweise echt zu brutal. Also es war schon unangenehm. Keine Ahnung, es hat mich irgendwie gestört. Es war so lächerlich. Das sind doch einfach nur arme Schweine. Ich meine, okay, sie kommen nicht rüber wie arme Schweine, weil das Spiel sich nicht im geringsten darum Mühe gibt, diese Leute auch nur irgendwie wie Leute dastehen zu lassen. Denn wirklich, jeder Dialog zwischen den Wachen, der ich vorbeigegangen war, war irgendwas grundsätzlich Fieses und Gemeines, was nur böse Menschen sagen würden. Das fand ich sehr lustig. Bethesda hat es einfach nicht drauf, was das angeht. Ach ja, also du hast eine Hauptwaffe und eine Nebenwaffe. Also die Nebenwaffe ist in diesem Fall eine Fähigkeit. Und dann kannst du dich halt eben durch die Schatten durchbewegen, wie von Splinter Cell oder von Thief, kennt man ja, die ganzen Cell-Spiele. Und die Leute von hinten meucheln, dabei kannst du dann aussuchen, ob du sie umbringst oder nur betäubst, dann kannst du ihre Leichen entsorgen. Das ist einfach Standardkram. Aber er funktioniert richtig gut, er geht viel schneller als bei einem normalen Spiel dieser Art. Und es macht einfach wirklich, wirklich viel Spaß. Es frischt das Ganze sehr, sehr, sehr auf. Und ich glaube, es ist wirklich eines der besten Spiele, die ich in den letzten paar Jahren gespielt habe. So, könnte schon die Top 10 erreichen. Sehr interessant, dass das komplett ohne Story funktioniert. So eines der besten Spiele. So, oder nicht Ich komplett denke ohne, eh. aber mit einer absolut lächerlichen, schlechten Story. Und ich habe Nee, wirklich. sie ist jetzt nicht so komplett Ich schlecht, sie fand ist die nur so vorhersehbar. scheiße, Sie Alter. ist vorhersehbar und dümmlich, aber dann kommen wir noch zu dem letzten Teil, der mir dem Spiel wirklich sehr gut gefallen hat, und das war die Spielwelt, denn A hat man einfach, für jedes Level gibt es ganz, ganz viele Lösungsansätze und die Level teilen sich in ganz viele Bereiche auf und man kann sich einfach durch jeden Bereich zum Ende des Levels schummeln. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass bei manchen Level, da gibt es sicher 10 Lösungsmöglichkeiten für und das haut mich einfach um. Ich meine, als ich das Dishonored durch hatte, hatte ich echt gedacht, oh, jetzt könnte ich eigentlich nochmal das Dishonored durchspielen, aber dann habe ich es gelassen, weil ich muss ja mein Pile of Shame abarbeiten. Verdammt noch eins. Oh, Arbeit. Arbeit, ja. Du armer Kerl. Und die Spielwelt ist halt eben dazu einfach wunderschön. Wirklich, wirklich schön. Das Spiel an sich sieht gar nicht so gut aus, aber die Spielwelt ist so detailliert und man findet einfach an jeder Ecke was. Ich habe schon mal versucht, das Honor zu spielen, da bin ich nicht über das erste Level hinausgekommen, aber ich habe das erste Level nochmal gespielt und habe dabei einfach noch so viel neuen Kram gefunden, das hat mich umgehauen. Das war einfach klasse. Ja, und das wäre so die Zusammenfassung von Dishonored. Sehr schöne, detaillierte Welt, sehr geiles, schnelles, spaßiges Gameplay und die Story ist ziemlich meh. Das ist alles, was ich zu Dishonored sagen kann, aber es hat mir sehr gut gefallen und ich kann es nur weiterempfehlen. Du bist dran. Ja, dann denke ich mal, ich komme mal zu Super Monkey Ball. Habe ich, also der erste Teil, habe ich jetzt auch in dem DVD-Laden gekauft, in meinem Kaufrausch, in dem ich war. Super Monkey Ball, habe ich wirklich viel Gutes drüber gehört. Einfach nur so, ah, voll das gute arcadige Spiel. Es ist arcadig. Ich weiß nicht, ob ich es so gut finden soll. Also ich respektiere es als gutes Spiel. Ich bin mir sicher, es ist ein super Spiel. Aber ich glaube nicht, dass es das Spiel für mich ist, weil ich so geduldig bin wie so ein, naja, wie so ein Dreijähriger, der auf sein Eis wartet oder so. Ja, also du bist halt ein Affe in einem Ball. Und dann Ach, rollst du. Ja, Super Monkey Boy. Dann du rollst bist du. ein Superaffe in einem. Jedenfalls rollst du dann durch so eine Art Parcours. Also es sind eigentlich nur so ganz simple, flache Welten, durch die du da halt rollst, weil du bewegst ja die Welt und nicht den Ball. Also du. Ja, ich kenne Super Monkey Ball. Ja, du, das sieht halt auch voll scheiße aus und ist voll anstrengend. Aber es sieht gut scheiße aus, halt arcadisch scheiße. Und wenn das arcadisch scheiße aussieht, dann sieht es eigentlich gut aus, weil du das dann so, ach, das sieht aus wie in der Arcade-Halle. Nicht, dass ich je in einer gewesen wäre, aber so muss es in der Arcade-Halle aussehen. Wunderschön. Jedenfalls habe ich da so, ja, ich habe einfach angefangen, das zu spielen, habe die ersten Level auch gut durchgebracht, rollst halt so rum, sammelst ein paar Bananen ein und rollst halt ins Ziel und da war schon das erste Problem. Wenn du das alleine spielst, hast du überhaupt keine Motivation, diese scheiß Bananen einzusammeln. Dann, da rollst du da halt rum und bist dann irgendwann im Ziel. Ja, schön, ne? Aber wenn ich jetzt noch 50 Bananen eingesammelt hätte, dann hätte ich jetzt irgendwie voll viele Punkte. Was bringen mir die Punkte? Einen Scheiß, ich will die Level durchspielen. Dann habe ich sie halt alle durchgespielt. So. Und sind sie halt durch. Habe ich jetzt auch nichts davon. Das Spiel macht halt einfach absolut keinen Spaß, wenn du es alleine spielst. Wenn du es jetzt aber im Splitscreen oder so, oder abwechselnd, was weiß ich was, wie auch immer man das im Multiplayer spielen will, geht ja. Ich weiß bloß nicht genau, wie der Multiplayer aussieht. Ich denke mal, es ist ein Splitscreen. Wenn du so spielst, dann durch jedes kleine popelige Bananchen einsammelst und dann einfach so, ja, ich habe viel mehr Punkte als du. Das muss geil sein. Ich glaube, dann ist es cool. Ja, aber so willst du einfach nur zum Ende kommen von dem Level. Die Musik finde ich gut, das Design von den Affen ist super, die Idee ist super, aber alleine spielen macht da nicht viel Sinn. Schade. Ja, da das so arcadisch ist, brauche ich auch nicht viel weiter zu erklären. Eigentlich war es das ja schon. So, du bist wieder Das dran. ist das Gute an Arcade-Spielen, die sind stumm. Das mag ich ja eigentlich. Ja, das ist das Gute daran. Sie funktionieren. Ja, das Spiel, das ich nach Dishonored in Angriff genommen habe, war Call of Juarez, Gunslinger. Und mit dem Spiel hatte ich auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich würde nicht sagen, das habe ich umgehauen, es war das Überspiel, aber es war einfach sehr, sehr spaßig. Und in Call of Juarez ist ein First-Person-Shooter und man ist die Figur des Silas Greaves. Und Silas Greaves ist ein gealterter Westernheld, der eine ganz schöne Lebensgeschichte hinter sich hat. Und die Story beginnt damit, dass Silas Greaves in einen Saloon reingeht im Jahre 1910. Da ich das noch weiß, beeindruckt mich. Aber ja, es war das Jahr 1910, ich bin mir sehr sicher. Und dort trifft er einen Jungspund, der seine Zeit sehr gerne mit Groschenromanen über eben jenen Silas Greaves verbringt. Und dieser Jungspund lädt ihn auf ein Bier ein und Silas Greaves erzählt ihm dann seine Lebensgeschichte. Ich finde, diese Prämisse Und ist so super. ja, und Silas Greaves ist halt eben einfach so ein richtig abgehalfterter Scheiß-Cowboy. Und er spricht doch einfach so super wie so ein Cowboy. Das macht so viel Spaß, den Mann einfach beim Sprechen zuzuhören. Ich habe die ganze Zeit gelacht. Jede einzelne Zwischensequenz hat mich zum Lachen gebracht. Und er hat nicht mal Witz mal so gerissen. Das war einfach die Art, wie er gesprochen hat. Es war klasse. Und innerhalb der Story hat er halt eben. Oh mein Gott, mein Excel-Sheet hat irgendeinen Scheiß gemacht, auf dem der ganze Kram steht. Auf jeden Fall habe ich gerade die Zeile gelöscht, in der da stand. STRGZ, mein Freund, STRGZ. Ah, ich habe keine STG-Taste. Egal. Ach, du Depp, Alter! Auf Du hast jeden Fall. zwei STRGZ-Tasten auf jeden Fall. Guck mal rechts neben den Pfeiltasten Ja, links. da ist es. Auf jeden Fall wir werden diese Zwischensequenzen dann in so einem gezeichneten Stil, der einfach, er sieht nicht besonders toll aus, er macht seinen Job, erzählt, also in so Standbildern. Das macht aber nichts, weil der Sprecher macht einfach einen super Job, ist ultra cool. Und wie gesagt, er erzählt dir dann diesen Jungen seine Lebensgeschichte und dann geht's auch gleich los. Man rennt auf einen Stall zu und trifft Billy the Kid. Und mit Billy the Kid ist man irgendwie Bro, weil man reitet mit ihm zusammen, um irgendjemanden zu suchen, an dem man sich rächen will. Es ist halt eben so eine Western-Story, es geht um Rache. Wie immer. Ja, und das war aber nicht das, was ich an dieser Story so toll fand. Das war wirklich einfach diese Zwischensequenzen im Saloon, die waren klasse. Und diese Story hatte halt eben auch auf das Gameplay Einfluss genommen, weil Silas Greaves, wenn man sich dann durch das Spiel bewegt, kommentiert ja auch einfach jeden einzelnen Schritt. Und das macht einfach ultra viel Spaß, weil er hat einfach wirklich zu allem was zu sagen. Und jetzt kommt das Geilste. Er verändert auch einfach den Verlauf der Geschichte dadurch, dass er was sagt. Also zum Beispiel, er ist auch halt eben etwas älter, der gute Mann, und etwas vergesslich. Und dann erzählt er halt eben so von, wie er von Apachen überfallen wird. Und da wirft so Zuschauer ein, so wer bei das Spiel spielt. Aber Mr. Greaves, das waren doch gar keine Apachen, das waren doch Räuber. Und er so, ach ja, das waren ja Räuber. Und dann werden die Apachen einfach wieder in den Himmel reingesogen und dann fallen auf einmal Räuber runter und ballern auf dich. Und das ist so klasse. Und dann ist die Situation aber immer noch ausweglos. Und dann sagt er, aber dann sah ich einen Ausweg aus dieser hoffnungslosen Situation. Und dann öffnet sich einfach so ein Loch in der Wand und dann kannst du durch das Loch gehen. Und es ist so ein bisschen wie Bastion halt eben, aber doch anders. Und das war ultra cool. Also in Bastion wird ja einfach die Spielwelt vor deiner Nase generiert und in Call of Wird Juarez sie verändert. ja, wird sie verändert. So einfach ist das. Und auf jeden Fall, dieser Sprecher da macht einen ultra guten Job und es macht so viel Spaß, dem zuzuhören. Ich hatte einfach Spaß mit diesem Spiel. Und dann diese Shooter-Mechanik, weil halt eben, dass du den Leuten halt eben irgendwo hinschießt und da kriegst du dafür Punkte, so ein bisschen wie bei Bulletstorm, aber das hat sich einfach richtig gut angefühlt, weil du hast einfach nur diese Western-Waffen, du hast deinen richtig fetten Colt und dann wamm, ballerst du den nächstbesten Typen in die Fräse und das hat einfach Impact und da hast du auch so eine Schrotflinte und so und das spielt sich auch einfach richtig cool, das Spiel. Vor allem mal mit diesem Punktesystem mittendran. Du kannst halt eben auch so richtig Score und Hacky spielen, wenn du das willst. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich schätze mal, daran hätten auch Leute ihren Spaß. Ich war vor allem von der Story beeindruckt, weil ich sie einfach nicht erwartet hatte, dass sie so Da gut ist ist. Ja. Ja, ich wollte eigentlich für die Shooter-Mechanik spielen, aber dann habe ich für die Story weitergespielt. Das fand ich sehr cool. Ja, und nach wie vor Weiterempfehlung, du bist dran. Joa, dann ich würde mal sagen, ja, ich erwähne jetzt einfach nochmal, dass ich The Last of Us zu Ende gespielt habe. Ich habe ja damals, als es rausgekommen ist, ein paar Wochen danach, den Super Special Spoiler Podcast von Radio Giga gehört. Und mir dachte ich so, ah, ey, du kaufst dir eh nie eine PS3, du spielst es eh nie. Mann, hör es dir doch einfach an. Ist ein Giga-Podcast, muss gut sein. War ein Fehler. Gespoilert sein für The Last of Us ist wirklich, wirklich nicht schön. Ich habe auch immer so voll mich nicht aufs Ende gefreut, also ich werde jetzt hier nicht spoilern, auch wenn es wahrscheinlich eher alle schon durchgespielt haben, weil es einfach schon. Ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, irgendjemand stirbt. Oh Mann, ey. Ja. Ah, scheiße. Ja, jedenfalls, gespoilertes Spiel durchspielen ist halt scheiße, weil du dich überhaupt so gar nicht aufs Ende freust. Und das Ende fand ich halt auch, als ich es erzählt gehört habe, so richtig, richtig scheiße. Ne? Und dann hast du halt, dann habe ich halt auf das Ende hingespielt, hast so gemerkt, ja, jetzt ist bald zu Ende. Nachdem, also wirklich, das ist ja, da sind ja nochmal Szenen dazwischen, zwischen dem letzten Mal, wo ich davon erzählt habe und dem, wo ich jetzt erzähle, wo halt wirklich krass sind. Also, wo diese Bindung zwischen hier Joel und Ellie nochmal richtig hart wird, so, das klingt falsch. Wo nochmal so, also, wo halt einfach. Oh nein, das kann. Ja, so meine ich es nicht. So meine ich es nicht. Wäre ja auch ein bisschen mies so. Wo du halt wirklich diese Bindung mal verstärkt wird und obwohl ich den Anfang von der Story scheiße fand, also einfach nur, weil es lächerlich ist, dass du 40 Leute ermordest, nur weil du auf einen Typen sauer bist. Naja, Egal, jedenfalls. Hast du John Wick gesehen? Nein, habe ich nicht. Und das ist Oh, jetzt auch nicht das macht die. das auch sehr gut. Aber doch, das muss ich doch ganz kurz sagen. In John Wick ist die Story, dass der Hund des Ach Hauptcharakters doch, das habe ich getötet wird. gehört. Ja, und dann geht er einfach und fucking Killing Spree und bringt einfach die Ah, komplette das. Familie von allen um, die damit zu tun haben. Das Das ist habe ich so in der doof. Medienkuh gehört, als irgendwie so, Ja. als. Ich weiß nicht, das habe ich gehört, ja. Diese Story ist so comichaft und blöd. Ich wusste, oh, wenn man Hast du darüber gesehen? nachdenkt, ja, ich habe ihn gesehen, es ist so dumm. Es ist so strunzblöd. Sag mal, war der. Wieso, war, hast du den gesehen? Der ist doch noch im Kino, oder? Den habe ich hier. Hast du deinen fetten Arsch ins Kino bewegt, oder was? Deinen fetten Ja, Arsch, deinen total knöchernen Arsch. ich habe ihn in der Sneak Preview gesehen. Ach, du Glückspilz, du. Ja. Naja, egal, jetzt jedenfalls nochmal. Also, ich fand's halt lächerlich, der Anfang, weißt du, wo du 40 Leute umbringst, so, war irgendwie scheiße. Aber dann. Das stört mich auch richtig so. Der Anfang ist immer noch kackenlächerlich. Aber dann wird das Spiel gut. Und mein Onkel hat das Spiel halt auch gespielt und er hat halt so nach einer Viertelstunde hat er es hingelegt und gesagt, das ist scheiße und hat es nie weitergespielt. Und damit hat er ein richtig, richtig gutes Spiel verpasst. Einfach weil der Anfang scheiße ist. Ich find's unfassbar. Das ist einfach so, das ist ein bisschen too much, der Anfang. So. Auch dieser Ausbruch von der Zombie-Scheiße ist alles ein bisschen zu viel. Da hätten sie noch ein bisschen weniger Hollywood machen müssen, so ein bisschen mehr Indie-Kino quasi. Und dann Sie wäre hätten es ein gut bisschen geworden. subtiler sein müssen, so Ja, wie genau. Bethesda. Ja, so wurde Fetter Drache. genau so. Ja, also kommen wir mal da weiter. Oh Gott, ich kaufe keinen grünen Ast mehr. Also, Hast du das jedenfalls. Video gesehen? Aber willst du mich eigentlich die ganze Zeit ablenken, so wie ich dich Ja, die und ganze Zeit das hast du ablenke? auch gemacht. Also, hier kommt die Rache. Ja. Hast du das Video gesehen von Ducky? Von was? Von Ducky, das ich dir geschickt habe. Ja, das habe ich gesehen, aber ich habe schon wieder alles vergessen. Ich glaube, da waren sie Oh, mit so is Zügen, ne? Grime, he's here to save me. Oh, herrlich. Oh Mann, ey. Ja, dann wurde dann am Ende so eine riesige fette Schlacht ist, verlinken wir mal am besten. Das war gut, das sollte man sich Ja. angucken. Ja, weil wir auch so einen Impact haben. Die fünf Leute, die uns vielleicht hören, wenn wir Glück haben, wenn die alle auf den Link klicken. Dieser junge, aufsteigende YouTuber braucht unsere Hilfe. Naja, also, das Ende war jedenfalls nicht so scheiße, wie ich dachte. Das Ende wird, also es wird gut, wirklich verdammt gut darauf hingearbeitet. Ich finde das Ende immer noch nicht gut, ja, aber ich finde es jetzt wesentlich verständlicher und auch wesentlich, also ich fand es auch befriedigender zu spielen, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mir so gedacht, Mann, wird das scheiße, das zu spielen. Und es war nicht scheiße, es war richtig, richtig geil, ja. Es war richtig geil, es war zwar nicht. Es war nicht richtig oder so, aber es war geil. Ja? So, du bist dran. Oh, ja, okay, halt. Excel-Sheet. Ja, ich habe The Banner Saga gespielt. Und The Banner Saga war ein ganz okayes Spiel. Hört, hört. Ja, es war ganz okay. Also ich muss sagen, es war toll, dieses Spiel zu spielen. Es war echt eine Erfahrung, weil es war einfach Balsam für die Seele. Also, ich gehe mal davon aus, hier kennt eh keiner das Konzept von The Banner Saga, obwohl wahrscheinlich alle das Konzept von The Banner Saga kennen. Also, man hat sein kleines Heldentrüppchen und im Verlaufe des Spiels wird man öfter mit eben jenen Heldentrüppchen in rundenbasierte Schlachten aus der Pogelperspektive verwickelt. Zum Beispiel wie in XCOM oder so. Sollte man eigentlich kennen. Das heißt, man hat eine Figur oder man hat eine Runde, in dieser Runde kann man all seine Figuren bewegen, dann sind die Gegner dran, die bewegen all ihre Figuren. Ja, kennt man. Und dann gibt es halt eben verschiedene Klassen, zum Beispiel in diesem Spiel gibt es Riesen, was ich ultra cool finde. Es ist so toll, diese fetten Riesen zu haben, weil wenn man diese Riesen komplett durchskillt, dann können die am Ende einfach Leute one-hitten und dann riechst du auf jemanden zu, wamm, haut der dir seine Axt rein. Oh, das war super. Also, das Kampfsystem funktioniert sehr gut und macht sehr viel Spaß. Und macht seinen Job. Hervorragendes Kampfsystem. Dafür gebe ich schon mal einen Daumen hoch. Viel mehr kann ich dazu auch irgendwie nicht sagen. Weil man kennt es einfach. Es ist XCOM. Es ist Baldur's Gate. Es ist whatever. Baldur's Gate ist so wie nicht, aber egal. Und man kriegt zum Anfang des Spiels dann halt eben eine Karawane anvertraut. Man muss halt eben von irgendwo fliehen. Man muss aus so einer Stadt fliehen, weil da kommt so eine dunkle Bedrohung auf die Stadt zu. Na, und das sind die Dredge. Und die Dredge sind einfach so schwarze Felsenmonster. Und die sind recht groß und wollen eigentlich nur alles kaputt machen. Und man flieht halt eben vor den Dredge. Und dann kriegt man diese Karawane, mit der man flieht. Und man betrachtet einfach immer, das Spiel ist, du siehst deine Karawane von der Seite langsam durch die Landschaft traben. Und alles ist ruhig und beschaulich. Und ab und zu poppt da halt eben mal so irgendwas auf. Und dann sagt dann jemand hat Essen geklaut, willst du bestrafen? Und dann sagst du, nein, ich gehe mit ihm ein Bier trinken. Oder ja, schlag dir den Kopf ab und trink sein Blut. So, sowas halt. Was hast Und du so dann. gesagt? Was? Was hast du so gesagt? Hast du dir den Kopf abschlagen lassen? Nein, nein, diese Entscheidung gab es nicht wirklich. Mir Schade. fällt gerade keine Entscheidung mehr ein, Schiffes. Erst über Gewalt beschweren, weil das zu much war und dann so eine Scheiße erfinden. Du Es Arsch. ist alles so verschwommen, es tut mir leid. Ja, du hast zu viel gespielt in Also letzter Zeit. auf jeden Fall, das Gameplay ist, man beobachtet die Karawane von der Seite, man trifft ab und zu mal eine Stadt oder irgendeinen Fremden und da kommt so ein Pop-up. Und das ganze Spiel spielt sich nur über Pop-ups ab. Also, man Halbe. liest, man muss alles lesen, man muss den Text lesen. Und ja, und ich habe das gemocht, weil es einfach so ruhig und beschaulich und das hat für mich auch super funktioniert, weil ich habe es auch gerne gelesen, weil es war gut geschrieben. Und die Antwortmöglichkeiten, mit denen konnte ich mich identifizieren. Da waren Dinge dabei, die ich auch gesagt hätte. Und dieses ganze grundlegende Rollenspiel-Ding hat auch gut funktioniert. Und das Kampfsystem hat auch gut funktioniert. Und es war einfach ein ganz okayes Spiel. Es war ganz nett. Ich hatte sehr viel Spaß daran. Ich hatte sogar mehr Spaß daran als an. Vielleicht sogar ein Call of Juarez, aber trotzdem würde ich es als schlechteres Spiel einschätzen. Und ich weiß, das macht keinen Sinn, aber im Endeffekt hat Call of Juarez einen besseren Eindruck bei mir hinterlassen. Gründe ist, also Ich will es begründen, aber. du kannst es nicht, oder was? Also sagen wir mal so: The Banner Saga ist einfach Balsam für die Seele und Call of Juarez ist. Bum, bum, bum! Oh, Und, Heroin für die Seele. ja, genau, Heroin für die Seele. Und das ist beides geil und. Im Endeffekt ist Heroin ja irgendwie geiler als Gras, weißt Oh, ich bin so froh, dass wir den explicit gelistet haben, den Podcast. du? Oh ja, auf jeden Fall, das macht ja dann doch irgendwie Sinn. Gut, dass das Ende war unglaublich meh, weil das Ende kam einfach so. Da kam auf einmal, kam der Boss angestampft und das war so cool. Weil man beobachtet ja immer diese Karawane von der Seite. Oder man befindet sich in der Stadt. Und am Ende findet man sich so in der Stadt, so der letzte Rückzugsort vor den Dredge. Und dann türmt sich einfach der Boss in dem Bild vor der Stadt auf. Man sieht einfach diesen riesigen, gigantischen fucking Boss im Bild. Da ist doch so scheiße badass. Und das sah so gut aus, dieses ganze Gesamtbild. Und dann klickt man auf den Boss. Und dann geht man zu Boss, schlägt den tot, was ultra easy ist. Es war so easy, es war einfacher als die normalen Kämpfe. Das ist irgendwie doof. Und ja, und da ist das Ende. Einfach zack, Ende, zack, Credits. Und das war's. Wie schön. Und ja, das war ein bisschen schade, aber es war ganz nett. War ein gutes Spiel. War okay, du bist dran. Warte mal, ich muss mal auf mein Listchen schauen. Ja, Motorstorm ist dran. Genauer gesagt, Motorstorm Pacific Rift. Ich habe ja schon davor zwei Motorstorms mir geholt. Das erste ist das originale Motorstorm. Ist wahrscheinlich im Kontext, wo es rausgekommen ist, war ja ein, ich weiß nicht, ob es ein Launch-Titel war, aber ein sehr früher PS3-Titel. War es bestimmt super, ja, aber es ist so richtig scheiße gealtert. Weißt du, wenn PS3-Anfangsspiel schon richtig scheiße gealtert ist, dann weißt du einfach, dass es jetzt nicht mehr gescheit zu spielen ist. Es ist so furchtbar, da sind so viele dämliche Ladezeiten, weil diese scheiß Programmierer zu blöd waren, für die scheiß PS3 zu entwickeln. Ja, das muss man schon mal sagen. Das macht keinen Spaß. Also einfach nur wegen den Ladezeiten. Im ersten Motorstorm ist das Setting ja auch so eine Wüste. Finde ich relativ langweilig jetzt. Also ist einfach nicht spektakulär hübsches und so. Ist halt einfach nicht so geil. Vom Gameplay her hat sich, glaube ich, nicht mal viel verändert jetzt im Vergleich zu Pacific Rift. Doch ein bisschen was, aber nicht viel. Kommen wir, also das erste hat mir wirklich, wirklich nicht gut gefallen. Ich habe das 2 Stunden gespielt insgesamt. Immer noch besser Oh. als hier das andere Spiel, wie heißt das? Das doofe Spiel. Das mit den Flatout 2. Flatout 2 ist das beste Spiel der Welt, Ich Alter. weiß, Scheiße, wieso habe ich das nicht bei meinen aber. Lieblingsspielen erwähnt? Flatout 2 ist awesome. Nein, welches habe ich denn vorhin erwähnt? Das Motocross-Spiel, wo es scheiße ist. Pure. Pure. Pure ist ein Ah richtiges ja, genau, Scheißspiel. oh, Pure ist voll scheiße. Weißt du, wie Boah. scheiße das war? Boah, Ich das hab, war richtig boah, scheiße, Mann. oh, das war ja so scheiße. Jedenfalls ist es ist immer noch besser als Pure, aber Boah, großes Lob. es ist auch einfach nicht gut. So, es ist nicht gut. Es ist nicht gut gealtert. Es war bestimmt mal besser, ne? Also als ich es bei Giga gesehen habe, wirklich noch im Fernsehen damals. Mann, ist das lang her. jedenfalls habe ich da auch so gedacht, Mann, muss das geil sein. Ich hätte so gerne PS3. Ich kaufe mir eh nie eine. Das habe ich oft So gedacht. scheiß alt ist die PS3, da gab's Giga noch. Boah. Ja. Boah, mein Mind wird gerade geblowt, Alter. Da Boah. kam aber ziemlich lange noch Giga, so gar nicht mal so wenig lang. Naja, egal. Jedenfalls, Motorstorm Pacific Rift ist nicht mehr die eine popelige Wüste, sondern es ist so eine Insel und die hat vier Zwei Zonen. Wüsten. Zwei Wüsten. Wenn sie. Die Insel hat so Zonen, also Feuer, Wasser, Erde, Luft halt. Voll kreativ. Erde ist halt eher so Dschungel quasi. Also Erde ist Dschungel, Feuer ist so an so Vulkanausbrüchen vorbei, Luft ist so auf so hohen Bergen. Was haben wir jetzt noch? Wasser. Wasser ist so irgendwie. Wasser habe ich, Unter glaube ich. Wasser, du fährst so unter Nee, Wasser. du fährst. Nee, Wasser ist halt mit viel Wasser, so, ja. Kannst dir so zusammenreimen. Du fährst einen Wasserfall runter. Wasser ist auch sehr wichtig, weil wenn du durchs Wasser fährst, dann kühlt sich dein Boost ab. Und dein Boost ist ja, das ist ja das schöne Boost-System, ist ja, du hast nicht irgendwie begrenzt Boost, du hast einfach, wenn du boostest, dann lädt sich so deine Überhitzungsanzeige auf. Und wenn du ganz am Ende bist, so, dann macht's Bumm und du bist kaputt. Du bist explodiert, hast halt Pech gehabt. Hast halt übertrieben. Das ist wie mit Drogen. Wenn du zu viel Drogen nimmst, dann bist du auch irgendwann kaputt. So ist es mit dem Außer Boost. Heroin. Heroin geht durch. Nein, das ist ja genau bei Heroin ist es ja, das ist ja genau wie Heroin ist es im Prinzip, der Boost. Bloß, dass Heroin gleich auch am Anfang Nebenwirkungen hat und nicht lange gut geht. Ja, egal. Jedenfalls solltest du es halt nicht übertreiben und wenn du durchs Wasser fährst, dann geht dieser Kühlter schneller ab und du hast mehr Boost. Du kannst aber auch die kürzeren Strecken nehmen, die meistens nicht durchs Wasser führen, wäre ja auch blöd, wenn die kürzere Strecke dann auch noch durchs Wasser fährt und dann hast du ja gleich gewonnen. So. Ja, kannst halt strategisch entscheiden, was jetzt besser ist. Ich fahre eigentlich immer durchs Wasser, weil Dauerboosten geil ist. Ja, so mag ich meine Rennspiele. Strategische Entscheidungen. Ja, voll gut. Ja. Voll gut. Besonders bei Flatout 2 hat mir das super gefallen. Das stimmt doch gar nicht. Da gab es doch gar keine Strategie, so also kaum. Ja, und darum war Flatout 2 super. Ja, Flatout 2 war super. Es ist so das Wobei. einzige Rennspiel, das ich jemals wirklich gespielt habe. Und das war auch Aber das ich hab's auch einzige nur. Spiel, das du. Das ist das einzige Rennspiel, das dir wirklich gefallen hat, weil du auch Ja, mehrere die sind andere alle probiert scheiße. hast. Ja, sind sie ja auch, die meisten. Ey, du hast noch Blur gespielt. Ich erinnere mich, dass du Blur gespielt hast. Ich habe nie Blur gespielt. Nicht Blur, das an. Na, das Blur. Das ist von Disney. Ja. Ach so, Split Second. Split Second war Ah, cool. Blur, Split Second, wo ist da der Unterschied, ne? Ich glaube, Blur ist sogar besser als Split Second, habe ich mir sagen lassen. Darum will ich mir auch irgendwann mal Blur kaufen. Das müssen wir mal zusammenspielen, das hat ja einen Koop. Oh, hart. Ja. Also, ich glaube, ich rede mal weiter über Motorstorm. Was mir am Motorstorm, also im ersten Teil so richtig schlecht gefallen hat, ist halt, dass einfach diese, wenn du dein Fahrzeug, wenn du es auswählst, dann lädt es erstmal so gefühlt 15 Sekunden, bis das nächste Fahrzeug drin ist. Weißt du, das ist, du kannst dir nicht gescheit was aussuchen und vergleichen, wenn du, um das Fahrzeug zu wechseln, so, um einmal zu gucken, wie das andere aussieht oder wie die Leistung von dem ist oder so. Wenn, oder, ja. Wenn du da einmal gucken willst und es einfach eine fucking Ewigkeit dauert, so ist, nee. Und das haben sie jetzt im Pacific Rift glücklicherweise gefixt gehabt. Ist ja auch schon ein schönes Alter, das Spiel. Also für ein Spiel ist es alt. Und das ist jetzt alles viel schöner, viel schneller. Die haben sich endlich an diese verdammte Programmierung gewöhnt gehabt, die für die PS3 zugegeben ziemlich Harder, better, kompliziert ist. faster, stronger. Ja, es ist harder, better, faster, stronger. Und es hat halt, wie gesagt, dieses geile Gameplay mit hier mit dem Abkühlen oder mit dem Nicht-Abkühlen und dann halt dafür anders fahren. Und die Landschaft ist so viel schöner. Es ist nicht mehr so diese langweilige, verkackte Wüste. Es ist einfach eine schöne Landschaft. Motorstorm Arctic Edge auf der PSP hatte ich auch mal angespielt. Habe ich richtig scheiße gefunden. Habe ich ihn wieder rausgekramt, weil ich nicht mehr wusste, warum ich das so scheiße fand. Und habe festgestellt, dass ich einfach nur ein Depp bin, ja. Also ich bin einfach nicht gut Oh. in dem Spiel. Und deshalb fand ich es scheiße. Aber das Spiel an sich, das sieht halt einfach aus wie aus dem Ei gepellt. Das sieht so geil aus. Auf dieser popligen PSP, wo wirklich alles kacke aussieht, da sieht das aus wie so, wenn jetzt, wenn es alles andere kacke ist, dann sieht das jetzt aus wie ein anständiges Essen. Ja? So Wie sieht es Half-Life aus. 3. Ja, wie Half-Life 3 sieht es aus. Und es hat sogar ein Wendecover, fällt mir da auf. Und ich hab's nicht gewendet, ich Idiot. Das mache ich jetzt mal. So. Hört man das auch? So ein bisschen, wie ich das Cover wende. Wow, Wendecover. Geil. Ja, aber bei PSP-Spielen ist es auch wirklich nötig, weil die sind so winzig und dann dieses riesige USK-Logo, das macht keinen Spaß. So, ja, ich glaube, mehr habe ich nicht mehr zu verlieren. Also, es sieht wirklich geil aus. Ich glaube auch, dass Bulletstorm Arctic Edge ein gutes Spiel ist. Aber ich bin einfach zu schlecht auf der PSP damit. Also, es ist, ich glaube, die Steuerung ist halt ein bisschen hakeliger, weil es halt auf dem kleinen Bildschirm und mit der kleinen, popligen Steuerung muss man sich immer dran gewöhnen. Ich habe auch, bin auch in Pacific Rift wesentlich besser, weil es diese Möglichkeit des Runterkühlens gibt, weil ich eh immer am Boost, an der Boostgrenze fahre. Und in dieser Wüste, da gab es halt immer so Stellen, wo du einfach runtergeflogen bist oder so. Das hat mich immer sehr genervt und das gibt's jetzt nicht mehr. Was ist auch noch, was ich auch noch gut fand, ich habe vergessen, ich habe meinen Faden verloren. Moment. Stellen, wo man runterfallen kann. Tick, tack, tick, tack. Ich hab's vergessen. Ich glaube, du bist dran. Oh, okay. Ich muss ja zugeben, ich war gerade zwischendrin deceived. Ja, ist mir Wurst. Ach so, gut. Ja, Jan, wärst du so freundlich, mir zuzuhören? Ja, das tue ich gern. Denn ich habe auch noch Bioshock gespielt. Verstehst du? Wärst du so freundlich? Hahaha. Hahaha, would you kindly? Ja, da kann ich ja Ja. sogar vielleicht fast mitreden. Das habe ich auch mal durchgespielt zur Abwechslung. Ja, Bioshock war ein gutes Spiel, ist auch sehr gut gealtert, muss ich sagen. Ich meine, es sah jetzt nicht hammergeil aus, aber es ist so wie Dishonored, es ist einfach sehr gut durchdesignt, es hat eine sehr, sehr schöne Spielwelt. Und das gefällt mir immer sehr gut an Spielwelten. Das gab es auch in Diablo 3, dass einfach alles voller Details ist, aber die Grafik an sich ist halt eben nicht so toll. Aber das stört einfach nicht, das fällt nicht auf, weil sich einfach ein sehr gutes Gesamtbild ergibt und das ist Bioshock. Und man muss auch einfach sagen, 2007 sah Bioshock natürlich ziemlich gut aus und hat eine sehr gute Grafik. Schon so alt. Ja, 2007. Krass. Ja. Ja, gut gealtert, sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Und im Gegensatz zu den vorherigen Spielen, obwohl das gar nicht wahr ist, The Banner Saga hatte eine sehr gute Story, muss ich sagen. Und die Call of Juarez Story hat funktioniert. Hat Bioshock auch eine sehr, sehr gute Story. Sogar eine revolutionäre Story, würden manche sagen. Denn Bioshock hat sich die Freiheit genommen, den Spieler mal ein bisschen zu kritisieren im Verlauf der Story. Und ich gehe mal davon aus, der Twist ist allen bekannt. Ja, ist er. Wirklich. Ja. Soll ich ihn vielleicht Ja. trotzdem nochmal erwähnen? Nein, ich werde ihn vorerst nicht erwähnen. Ich möchte erstmal mit der Story anfangen, auf den Beginn der Story eingehen. Also, man ist Jack und Jack sitzt in einem Flugzeug und das Flugzeug macht Bumm und stürzt ab und rein zufällig direkt vor einen Leuchtturm mitten im Meer, vollkommen random. Und alles brennt und Jack schwimmt auf den Leuchtturm zu. Geht in den Leuchtturm rein und da ist eine Tauchkugel und dann geht er in die Tauchkugel und dann geht die unter und tja, dann geht das Spiel los, denn man sieht eine riesige Stadt am Meeresgrund und eine Stimme fängt an, dich zuzuschwallen. Die Stimme gehört Andrew Ryan, dem Gründer der Stadt, die sich an eben jedem Meeresgrund befindet und diese Stadt heißt Rapture und diese Stadt ist Andrew Ryans Fluchtort vor der verrotteten Gesellschaft der Sozialisten und Leute, die es wagen, Mitleid mit anderen Leuten zu haben, Leute, die es wagen, nicht Andrew Ryan zu sein. Andrew Ryan will eigentlich einfach nur Freiheit, nicht den amerikanischen Traum, ist das nicht. Was will er denn genau, der Der beliebte will den Mann? an amerikanischen Traum für Kapitalisten, der vollkommen alles, was irgendwie, der den Staat als solchen, also den Steuerstaat, also quasi den Staat als Halt, halt, Steuernehmer halt, ich habe ausschließt. Er vergöttert einfach den Individualismus. Ja, das passt zu Entwubein. Und darum hat er einfach für alle Leute, die das ebenso tun, eine Stadt am Meeresgrund gebaut. Ist ja ganz Und vernünftig. er hält Entropie für total scheiße. Ja, er hält ziemlich viel für Scheiße, wie sich im weiteren Ja, Story aber verläuft. ganz, ganz wichtig, weil er sagt ja dann, die größte Lüge, die der Mensch sich selbst stellt, ist die Entropie oder so ähnlich, sagt er. Ja, wie man bereits merkt, man kann über das Spiel diskutieren. Das ist sehr selten, denn meistens sind Spiele einfach unglaublich stumpf und ätzend von der Story her. Aber Bioshock erzählt eine Story, die A, gut ist und B, tatsächlich mal zum Nachdenken anregt. Und das ist verdammt geil, denn das machen nur sehr wenige Spiele. Das ist was Besonderes, das muss man einfach erlebt haben. Es ist wirklich, wirklich gut. Und ab drei Viertel des Spiels gibt es einen sehr, sehr großen Twist, der wirklich unglaublich gut ist und richtig geil funktioniert. Und der wird einfach jeden umhauen, egal ob man jetzt weiß, was dieser Twist ist oder nicht weiß. Genau dieser Twist ist halt eben das, was ich gesagt habe, er kritisiert den Spieler an sich. So, sollte ich dazu noch mehr sagen? Nein, ich Solltest glaube, den Twist erklären, weil der Twist Nein, wirklich schon in jeder nein. Ecke erklärt wurde und das macht. Ich glaube, es reicht einfach, weil diese Aussage im Raum stehen zu lassen, denn so werde ich, glaube ich, Bioshock gerecht und alle sind glücklich. Das überhaupt nicht erklärt, wie Bioshock funktioniert. So nach Ja, dem Motto, gut. so die ganzen Ja, Planeten und den und ganzen Scheiß. das Gameplay interessiert halt keinen, aber Das Gameplay meinetwegen. ist doch geil. Ich weiß nicht, was du immer gegen das Gameplay zu. Ich finde es so krass, dass du das Gameplay so scheiße findest von Bioshock. Ich habe das Gameplay immer gut gefunden. Es ist nicht überragend gut, aber gut. Ja, okay, ich gebe zu, der erste Teil hat mir vom Gameplay sogar Spaß gemacht, der zweite auch, der dritte nicht. Auf jeden Fall, das Gameplay. Also, Jack landet unten in Rapture und wird dann sehr bald von merkwürdigen Gestalten attackiert. Und es stellt sich dann auch sehr bald heraus, diese Gestalten heißen Splicer. Und Rapture hat ein recht großes Drogenproblem, wie man merkt. Diese Splicer haben sich nämlich ziemlich hart hochgespliced und beginnen einfach zu zerfallen bei lebendigem Leibe. Das sind einfach laufende Leichen, die sind komplett irre, total krank. Und das ist halt eben auch noch, diese Leute waren halt eben früher wirklich Künstler und so. Und das ist einfach ultra geil. Und auf jeden Fall, du wirst dann von eben jenen Leuten wirst du angegriffen mit Schlagstöcken und was weiß ich. Die hetzen auf dich zu und du musst dich halt eben zur Wehr setzen. Und dann findest du halt eben auch eben jede Droge. Und wie jeder normale Mensch das machen würde, rammst du dir sofort die Spritze in den Arm. Natürlich, natürlich. Und dann merkst du, oh, jetzt habe ich aber Fähigkeiten. Auf einmal kann ich Objekte am anderen Ende des Raums nehmen und durch die Gegend schleudern. Und ich kann Feuer entfachen. Und das Ganze nennt sich dann Plasmide. Denn ja, durch diese Drogen erhält man übernatürliche Fähigkeiten. Wie zum Beispiel Leute Wände in Brand stecken oder Dinge auf Leute werfen. Der ganze übermenschliche Fähigkeitenstandard kennt man ja. Leuten Sachen antun. Schön. Ja, genau. Ich finde es so schön, dass das Spiel auch einfach in den Anfang der 60er spielt, oder? Ende 1959 war ja, hat's ja angefangen, so quasi schief zu gehen. Der erste Teil spielt aber irgendwie in den 60ern, ne? Ja, der Zeitraum. Auf jeden Fall, man merkt halt eben auch einfach der Stadt an, zu welcher Zeit sie erbaut wurde. Die Aber sie sind Stadt hat, halt. die ganze Atmosphäre, die das Spiel aufbaut, ist einfach genial. Du rennst wirklich durch so eine Unterwasserstadt der 60er Jahre, aber alles ist im Arsch. Es ist einfach wirklich alles im Arsch. Kaputter könnte es nicht sein. Überall rennen Drogensüchtige durch die Gegend und wollen dich umbringen und kreichen komplett irre Sachen durch die Gänge. Alles ist zerfallen, die Wände sind eingebrochen. Und das ist sehr, sehr schön an dem Spiel. Den technischen Fortschritt darin finde ich aber auch noch sehr interessant, weil das ist ja quasi, das ist ja nicht wirklich die 60er, das ist ja mehr so, was alles hätte möglich sein können, wenn die Wissenschaftler alle wahnsinnig Wenn alle wahnsinnig wären. wenn alle Wissenschaftler all ihren dummen Ideen hinterherlaufen können. Jeder Scheißidee. Und wenn keiner sagt, das ist ethisch aber nicht vertretbar, das finden wir aber scheiße, hier kriegst du aber Ja, kein Geld genau. für. Muss man mal erwähnen, gleich zu Beginn halt eben der erste Boss. Man bewegt sich im Spiel durch die verschiedenen Abschnitte Raptures oder die Viertel Raptures. Und dann als erstes kommt bei den Medical Pavilion. Und da treibt einfach ein verrückt gebauter Schönheitschirurg sein Unwesen. Und da merkt man schon wirklich, wie krank dieses Spiel ist. Oder nicht krank, wie besonders dieses Spiel ist, weil der Typ verwirklicht einfach seine Träume an lebenden Menschen. Er schnappt sich einfach Menschen von der Straße und zermetzelt deren Gesicht, wie er lustig ist, einfach weil er es kann in Rapture, weil es Rapture ist. Er lebt einfach den Traum. Und das beeindruckt einfach. Das macht das Spiel richtig gut. Und dann nutzt man ihn halt um und geht in das nächste Viertel und da ist, was weiß ich, der große Künstler und der macht lebende Kunstwerke oder nicht mehr ganz so lebende Kunstwerke. Und für den musst du ja Leichen fotografieren und so. Die er Und selber das ist alles, umbringt. Das ist so schön. Ach, das war ja, der Gute. das ist sehr cool. Xander Cohen ist auch mit Abstand der beste Charakter in diesem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Man wird in diese Stadt reingeworfen. Diese Stadt baut sehr schnell eine wundervolle Atmosphäre auf. Eine sehr dichte Atmosphäre, die sehr viel Spaß macht. Es werden auch sehr, sehr schnell Fragen gestellt an den Spieler, da man mysteriösen Gestalten namens Big Daddies und Little Sisters begegnet und einfach überhaupt nicht weiß, was die sollen. Und dann bewegt man sich so langsam durch die Story. Langsam wird alles aufgedeckt. Dann kommt ein großer Twist, der wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht ist. Und dann kommt noch ein fulminanter Bosskampf und das Spiel endet recht abrupt. Aber es war ein sehr schönes Spiel, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war sehr zufrieden. Ich würde es ja weiterempfehlen, aber ich gehe davon aus, eigentlich hat schon jeder gespielt außer mir. Ich bin glücklich mit dem Spiel, du bist dran. Oh ja, warte mal kurz. Ich muss jetzt mal meine Liste wieder aufrufen. Ich soll Oh, nicht die immer Liste. irgendwelche blöden Ballerspiele auf dem iPod spielen. So, ach ja, genau. Splinter Cell Conviction. Eigentlich ist es, glaube ich, ein Scheißspiel. Aber ich hab's ja eben, ich hab's nur angespielt, ich hab's gestern erst bekommen. Aber ich hatte so viel Spaß damit schon in dieser ersten Mission. Da hab es gesehen, so auf Facebook. Ich bin in so einer Gruppe, die heißt irgendwie. Was weiß ich, Tauschbörse für klassische Videospiele heißt die, weil Splinter Cell der letzten Generation angehört, also der nicht mehr Current Gen, ist es jetzt schon ein Klassiker, ja. Nein, das ist kein Klassiker. Natürlich Das ist kein nicht, Klassiker. Was zur aber Hölle? man darf es halt laut Gruppenrichtlinien darf man es da tauschen. Stellt da einer rein, hier ist Special Edition von Splinter Cell Conviction mit Versand 15 Euro. Dachte ich mir so, Alter, so billig kriegst du das nie wieder. Okay, mach ich. Ja, ich will dich ja ungern enttäuschen, aber ich glaube, das ist gerade auf Steam für 5 Euro. Ja, es ist mir scheißegal. Es ist hier Special Edition. Soll ich dir ein Foto schicken oder was? Da ist eine verdammte Sam Fisher-Figur dabei, ja? Und diese Figur ist auch noch in Ach Minter so, Condition. Special Edition. Ich dachte, das wäre normale Edition. Hier jedenfalls Ja, halt. okay, dann ist es cool. Jedenfalls so für 15 Euro. Ah ja, gemacht. Habe ich ihm halt seine 15 Euro da per PayPal überwiesen. Und dann Ja, nochmal man muss das vielen. schon mal sagen. Wir mögen Splinter Cell wirklich gerne. Splinter Cell ist super. Ja, echt. Aber Splinter Cell Conviction. Ich weiß ja, ich glaube, das war ziemlich scheiße. Das fand ich nicht so super, aber dafür ist Splinter Cell Blacklist wieder ziemlich geil. Ja, jedenfalls, um mal weiterzureden, also ich habe es halt bestellt, habe ihm halt so seine 15 Euro überwiesen, meinte so, Alter, ich wollte es doch über Freunde und Bekannte machen. Ich so, oh Scheiße, ja, wie viel PayPal-Gebühren sind denn angefallen? Und der so, ja, 64 Cent. Okay, habe ihm halt über Freunde und Bekannte nochmal 64 Cent überwiesen. Damit hatte ich das Ding versichert, quasi. Das so, falls er mich verarscht, ist es versichert. Und ich habe ihm halt seine blöden 64 Cent bezahlt, dass ich. Jetzt habe ich quasi für diese, dass er halt alles hatte, dann habe ich quasi für diese Special Edition 15,64 € bezahlt. Aber ich finde es wichtig, dass es versichert ist, weil ganz ehrlich, wenn da einer kommt, so, ja, hier 15 Euro, dann denke ich mir auch so, ja, behältst du es dann und verarschst dich oder ist es okay? Also, ja, jedenfalls kommt das Ding dann an. Weißt du, wie er das verschickt hat? Der hat diese Special Edition, die in einem super Zustand war, genommen, hat dann scheiß kariertes Papier drum geklebt und eine Briefmarke drauf. Die ist so verbellert an der Ecke. Die ist einfach so richtig, richtig verbellert, diese scheiß Special Edition. Das regt mich so auf, weil es ein wirklich guter Zustand ist eigentlich. Und nur diese eine Ecke so richtig reingehauen, so richtig in die Seele des Gamers gehauen. Richtig eklig. Ja, in der Special Edition findet sich anscheinend so ein Poster, das habe ich noch nicht gesehen. Dann die Steelbook Edition, musste ich hier rauskramen, weil ich das Spiel in die Xbox stecken musste. Und in dem Steelbook ist auch noch die Soundtrack-CD drin. Und als großer Hauptding ist halt so eine Sam Fisher-Figur, wie er da so cool rumsteht und mit einer Kanone in der Hand. Sieht auch ganz gut aus, ist auch gut verarbeitet, auf jeden Fall kann man nicht meckern. Ich pack's aber nicht aus und stell's mir nicht hin, staub eh nur an, lass es lieber in der Halt, eine Box und Frage. stell die Box hin. Ja? Ist das eine richtige Sam Fisher-Figur oder soll das mit der Conviction-Sam Fisher-Figur, wie er mit Pullover rumrennt? Natürlich, das ist eine Conviction-Figur, so wie es Och scheiße nee. ist. Och Mann, so ein Sch oh, Ja, würde ich gelb? wegwerfen. Ja, was denn? Ja, 15 Euro trotzdem ganz gut. Also, ich meine, das zahlst du noch 20 bis 40 auf. Nee, 40 auf eBay, glaube ich. Ich gucke danach nochmal. Schreibe ich in die Beschreibung rein. Das interessiert doch keinen, wie teuer deine Special-Figur ist. Ja, es interessiert mich aber selber so. Ich will, dass es da drin steht und dass die Leute es. Das sollen es doch googeln, wenn sie es wissen wollen. Mann, Ja, ey. genau. Meine Google es Fresse. einfach. Ja, jedenfalls habe ich das so eingelegt. Und dann dachte ich mir so, es ist dem seine Tochter angefahren oder überfahren, was weiß ich was. Fängt die Story halt so an, ja, es ist der Sam Fisher, das war so eine richtig geile Sau, ja. Der war so cool, der hat so alles für Amerika gemacht. Das war so Ja, der alle Best. umgebracht für Das war so der Amerika. beste Mann, Geil. der hat alle gekillt für Amerika und so, aber Amerika hat ihn kaputt gemacht. So, weil er muss seinen besten Freund, muss der töten, seinen besten Freund auf der ganzen Welt muss der töten. Den Lambert aus den alten Spielen, den kennt man bestimmt noch. Ich weiß auch nicht, in welchem Zusammenhang er ihn hätte umbringen müssen. Es war mir auch scheißegal, weil ich wusste, dass die Story von dem Spiel scheiße wird. Ja, Und sie er ist so so, und seine dumm. Tochter ist auch noch tot und der hat nichts Oh mehr ja, für sich der gewonnen. Anfang, ne? Ja. Wie die Leute in dein Haus einbrechen und du gehst einfach hin und schlägst sie tot. Das ist so dumm. Du Das ist so schlägst scheiße sie blöd. nicht tot, du schlägst den einen tot so mit einer Hand so ganz locker. Ja. Ja, und dann schießt du die anderen zwei so tot. Und Ja. deine Tochter kommt dann so raus, du hast so Angst vor Monstern, so, was, Daddy, was hast du mit den Müllern gemacht? So, und dann so, Alter, das ist so Klischee, es ist so dumm. Und dann knietet Belästige ich doch mich so nicht der damit. runter, oder? Was? Da kniet er sich doch noch zu dir Ja, runter und und sagt red, irgendwas. ja, ist nicht schlimm, ist nicht. Ja, dann ist ja die Rückblende schon wieder zu Ende. Jedenfalls wollte ich das jetzt eigentlich genauer erklären, weil so irgendwie so am Anfang heißt es halt irgendwie, der Lambert ist tot, weil er ihn umbringen musste, weil er zu viel wusste oder so, keine Ahnung. Und die Tochter ist tot, weil irgend so ein Arschloch sie angefahren hat. Und dann ist er so drauf, irgendwann kommt er so drauf, ja, ist vielleicht doch so irgendwie Auftragsmord gewesen und nicht so Unfall mit Fahrerflucht. Da sitzt man halt so am Anfang in Malta und trinkt seinen scheiß Kaffee und kriegt so einen Anruf. Ja, da sind jetzt so, das ist so eine böse Gang hinter dir her und du musst jetzt dich verpissen, sonst bist du tot. Und dann, ja, gehst du halt und verpisst dich so. Und dann ist es halt schon so richtig überhaupt kein Splinter Cell Gameplay mehr. Du rennst so in die nächste Ecke und kaum bist du da, ballerst du auch schon alle über den Haufen. So, Ja. du läufst so ein bisschen nah an den Rand, brichst ihm irgendwie das Knick und dann ballerst du fünf um, weil jedes Mal, wenn du irgendwie einen mit Nahkampfangriffen killst, kannst du dann so eine, ich weiß nicht, ich glaube, man nennt das in dem Fall nicht Bullet Time, das ist eher so eine, markier mal dein Ziel und drück dann X oder so, oder drück dann, was weiß ich, irgendwie den Knopf halt und dann ballert er die schon von selber ab, so. Du kannst dann so in aller Ruhe dein verdammtes Ziel markieren und dann den Schießknopf drücken und dann sind sie tot. So. Das Gameplay ist nicht so schlecht, wie ich dachte. Es ist halt einfach nur kein klassisches Splinter Cell Gameplay mehr. Ja, was ich noch schön fand, dann lernt sich dann diese Tutorial-Mission mit dem richtig schlechten Klischee-Mist zu Ende gespielt hatte, kam dann so dieser Story-Film für das nächste Areal. Danach habe ich ausgemacht, wie dieses Areal angekündigt wurde. Ja, der so und so, dieser Boss von der Gang, der hat dieses Haus, hat er jetzt in so eine absolute Festung verwandelt. Also eigentlich war das Haus ja schon eine Festung, aber der hat jetzt noch ein Dutzend oder 20 Männer reingestellt mit einem sehr nervösen Zeigefinger, ja? Und das ist halt einfach so klischeemäßig. Das ist so keine Mühe gegeben. Das ist so gequält auf cool getrimmt, so. Wir sind Amerika, wir sind cool und jetzt sind wir nicht mehr cool, weil wir Sam Fisher als Bein gepisst haben. Das ist einfach so schön Das scheiße. ist so die Nahrungskette. Ganz oben ist Sam Fisher, danach kommt Amerika und dann kommt der Rest. Genau so ist das. Ja, jedenfalls habe ich dann so gedacht, ich glaube, ich habe viel Spaß mit dem Spiel, aber eigentlich ist es nicht gut. Und dann habe ich es ausgeschalten. Was ich noch sagen möchte darüber ist, als ich das angeschmissen habe, da habe ich so gedacht, was zum Teufel, das Spiel ist jetzt. Moment, ich muss mal aufs Copyright gucken, wie alt das ist. Ach, ich habe keine Ahnung, wo das scheiß Copyright steht. Jedenfalls ist es verdammt altes Spiel schon. Das ist schon Echt? richtig. Das habe ich 2010? noch. Irgend so. 2010? Echt? Ja, Keine Ahnung. sind auch So. schon 5 Jahre. Ich glaube aber, es ist mehr. Ich habe das noch auf meinem iPod Touch. Nee, 2010 könnte gar nicht so schlecht sein. Ich habe es auf meinem iPod Touch der dritten Generation schon mal gespielt. Jedenfalls, es gab es mir irgendwie umsonst zu Weihnachten. Jedenfalls dachte ich mir so, das ist so alt und es sieht so gut aus. Ich habe auf dieser gammeligen Xbox noch nie ein Spiel gespielt, das so verdammt gut aussah. Ich meine, bei Splinter Cell kannst du halt sagen, ja, die Areale sind richtig klein. Also sind halt einfach keine Open World Areale, sind so Schlauchlevel, die aber dafür komplexe Schlauchlevel sind. Jedenfalls ist es nicht groß. Du musst irgendwie nicht weit rendern. Du kannst das Level ganz genau so bauen, dass es gut aussieht. Und das sieht ja so gut aus für Xbox-Verhältnisse. Ich habe echt gedacht, wow, also was sie aus dem Kasten rausholen, habe ich mich richtig gefreut drüber. Hat aber auch nicht viel Ja, gebracht. so schön ist es. Jo, das war's zu Splinter Cell Conviction. Ich werde weiteres berichten, wenn ich es weiterspiele. Ja, gut. Ich habe dann das letzte Spiel, das ich durchgespielt habe, war Spec Ops The Line. Dir einfach noch ein Spiel durchgespielt hast. Knallhart. Ja, Spec Ops The Line geht sehr in Richtung Bioshock, storytechnisch. Aber das Gameplay ist nicht ganz so gut, muss man doch sagen. Auf jeden Fall, in Spec Ops The Line spielst du Sergeant Namen vergessen und Sergeant Namen vergessen wird von zwei Leuten begleitet, deren Namen ich ebenfalls vergessen habe, was irgendwie schade ist. Aber kann ich nichts dran ändern. Auf jeden Fall, Dubai. Dubai hat ein Problem, denn in Dubai sind überall Sandstürme, die alles zerstören und darum ist Dubai einfach halb Wüste und alles ist voller Leichen und Tod. Und dann hat man entschlossen, wir müssen Dubai evakuieren. Und darum hat man die 13. Division der US Army nach Dubai geschickt, um die Dubaianer vor den Sandstürmen zu retten und zu evakuieren. Ja, und die 13. Division hat einfach vergessen, sich zu melden. Es gibt nur noch einen letzten merkwürdigen Funkspruch vom fetten Leader der 13. Division. Und ich habe vergessen, was der sagt. Auf jeden Fall, dein Charakter, der von den zwei anderen Charakteren begleitet wird, geht diesen Funkspruch auf die Schliche, reist nach Dubai, will alles aufklären und wird dabei mit der grausamen Realität konfrontiert, nämlich, dass auch Amerikaner Arschlöcher sein können. Kommt hinter uns. Was? Ja, Nein! auf jeden Fall, man kommt erstmal an und auf einmal stehen drei Dubaianer vor einem und die scheinen nicht glücklich darüber zu sein, dass da drei Amis vor ihnen stehen und fangen an, mit ihren Waffen rumzugestikulieren. Also bringt man sie um. Easy peasy, kein Problem. Ja, es ist ein Deckungsshooter, muss man dazu noch sagen. Ich mag keine Deckungsshooter. Deckungsshooter ist ziemlich langweilig. Man ist in Deckung. Man ist wirklich die ganze Zeit in Deckung und kriegt keinen Schaden. Und wenn man aus der Deckung rausgeht, bringt man immer einen um, dann gibt man wieder die Deckung. Und so funktioniert das Spiel. Da bringst du doch beiden um, gehst wieder in Deckung, bringst doch beiden um, gehst wieder in Deckung. Ich muss aber sagen, das Spiel hatte sehr schönes Level-Design. Dieses ganze Dubai, das von Sandstürmen vollkommen vernichtet wird, ist sehr, sehr geil, weil man halt eben auch öfter in die Prachtgebäude Dubais hineingeht. Und sie sind recht schnieke anzusehen. Es ist ein recht schönes Spiel. Auf jeden Fall, das ist dann der Beginn der Story und das gesamte Gameplay. Auf jeden Fall, man macht sich da weiter auf die Suche nach dem. Geschickt überspielt, Erik, wirklich geschickt Ja, überspielt. Alter. Nach dem Menschen, der den Funkspruch aufgesetzt hat. Und dabei muss man feststellen, dass die 13. Division komplett wahnsinnig geworden ist und eine Terrorherrschaft über ganz Dubai aufgestellt hat, ganz spontan. Das ist so unmöglich, als ob Dubai sich nicht zu verteidigen wüsste. Die haben so viel Geld. Das ist so Na, nein, lächerlich. nein, nein, es ist ja ein Alternativuniversum, in Ach dem einfach so. alle Leute in Dubai von Dampfstürmen terrorisiert werden, sich in ihren Kellern verstecken, sich in kleinen Grüppchen vor diesen Sandstürmen in Sicherheit bringen und dann kommt die USA wieder reinmarschiert und macht einfach fetten Terror, nimmt sich alle Leute am Nacken, treibt die zusammen wie scheiß Tiere. Es ist so hart. Es ist, ja, und Scheiße. Das ist dann so das Story-Grundgerüst. Im weiteren Verlauf der Story wird dein Charakter, ebenso wie in Bioshock, kritisiert werden. Denn dein Charakter trifft Entscheidungen. Und diese Entscheidungen verlaufen ungefähr so. Also, das Spiel sagt dir, was du machen sollst. Und natürlich machst du es. Was sollst du denn sonst machen? Und dann geht alles in die Luft. Ist ja geil, ne? Macht ja Spaß. Und dann legt sich der Staub, Explosionen vorbei und vor dir liegen die Leichen von Kindern oder was weiß ich. Du hast einfach Scheiße gebaut und damit konfrontiert dich dieses Spiel. Nett. Und das macht dieses Spiel sehr, sehr, sehr gut, denn dieses Spiel nimmt dir während dieser Sequenzen die Kontrolle weg. Das heißt, das Spiel hält einfach die Kamera auf die Scheiße, die du gebaut hast, und die bleibt drauf. Und das sieht teilweise echt eklig aus, der Scheiß, den du gebaut hast. Und dabei gibt's keine Musik oder so. Und es bleibt nicht unkommentiert, denn deine beiden Begleitcharaktere, die sagen dann auch einfach: Ey, Scheiße, Alter, du hast sie zu Mörder gemacht, du kranker Wichser. Denn ja, du hast sie zu Mörder gemacht, du kranker Wichser. Ja, das Spiel hat dir keine Wahl gelassen, aber irgendwie bist du ja doch schuld, ne? Und dieses Schlimmer Spiel Finger. redet dir so scheiß gut ein schlechtes Gewissen ein, das habe ich noch nicht erlebt. Ich hatte wirklich ein schlechtes Gewissen beim Spielen. Und ich habe mich beim Spielen dieses Spiels wirklich schlecht gefühlt. Und das eskaliert immer schlimmer. Es wird immer schlimmer, denn dein Charakter wird immer weiter in Entscheidungen reingedrängt, die immer nur noch härter eskalieren und es wird alles beschissener. Und ich kann dir sagen, das Ende wird nicht besser, denn das Ende ist doch mal der größte Abfuck. Nett, ich sollte Ich es mal spielen. Ich werde. besitze das Spiel. Ich sollte es wirklich mal spielen. Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich so es in meiner Steam-Bibliothek gesehen habe. Ich bin sehr glücklich darüber, es gespielt zu haben. Es war super. Von daher werde ich das auch nicht spoilern. Das wäre ja scheiße. Voll nett von dir. Aber das Ende ist grandios. Hinter diesem Spiel steckt verdammt gutes Writing. Ich fand die Story sogar noch besser als die von Bioshock. Was? Das kann doch nicht sein. Besser als Bioshock. Doch, ja. Doch, doch, ja, das ist so. Spiel dieses Spiel, die Story ist besser als die von Bioshock. Straight up. Ich sag's dir. Ich weiß nicht. Also, ich habe damals die Tests gelesen zu diesem Spiel und es hat überall so 80er, 85er Wertung bekommen. Das ist vollkommen unverständlich. Dieses Spiel ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Es ist auch besser als Half-Life 2, Buster. Oh, damit machst du dir aber Feinde. Ja, ich treffe jetzt einfach eine Aussage hier. Spiele, die kritisieren, machen einen verdammt guten Job, weil wirklich 90% aller beschissenen Spiele gequirlte Scheiße ist, die echt nicht spielenswert ist. Basta, mehr sage ich dazu nicht. 90% der Spiele in meiner Steam-Bibliothek ist gequirlte Scheiße, die ich einfach wirklich nicht spielen muss, weil sie es nicht wert ist. Spielst du sie trotzdem, weil sie auf deinem Pile of Shame liegt? Ja, genau deswegen, das ist der einzige Grund. Weil ich Geld dafür ausgegeben habe, spiele ich die Scheiße. Schön. Aber Spec Ops nimmt deinen blöden, blutrünstigen Scheißschädel, es durchbricht die vierte Wand, grapscht dich an deinen Haaren und schlägt dich gegen den Monitor, bis du endlich mal ein bisschen Verstand da drin hast, du mieser kleiner Wichser. Denn gottverdammt, denk mal einfach drüber nach, was du da gerade getan hast, wenn du dein beschissenes Call of Duty spielst. Und nein, du sollst nicht auf diese beschissenen Call of Duty Sob Stories oder auf Splinter oder auf Tom Clancy Dreckscheiß reinfallen. Du sollst einfach Spec Ops spielen und mal sehen, wie man verdammt nochmal ein fucking Spiel zu designen hat. Denn diese Leute haben es einfach verdammt nochmal gerallt. Und ja, ich weiß, Spec Ops The Line ist der neunte Teil dieser Reihe. Aber goddamn Jäger, danke für dieses Spiel. Danke. Wundervolles Spiel, hervorragendes Spiel, das beste Spiel. Es ist Platz 1 der besten Spiele, die ich in den letzten 5 Jahren gespielt habe. Ich bin ultra glücklich mit Spec Ops The Line. Und es war nicht mal ein gutes Spiel, es war ein fucking Deckungsshooter, aber einfach mal eine vernünftige Story vorgesetzt zu kriegen, anstatt fucking Skyrim oder fucking Oblivion oder fucking was weiß ich, Dabei hat magst du so diese gut Spiele. getan, Alter. Es hat so gut getan. Die gesamte Scheiß-Spielebranche verkauft uns für fucking dämlich. Und dann kommt dieses beschissenes Jäger, Alter, eine deutsche fucking Firma. Der letzte Dreckscheiß. Wer kennt den Jäger? Kommt Ich an. nicht, nein. Die kommen an. Die kennt kein Schwein. Wir haben EA da rumhocken auf ihren Trönen aus unserem fucking Geld, das wir verdient haben. Und Jäger kriegt eine fucking Story hin, oder was? Mein Gott. Warum Jäger? Warum? Ich verstehe es nicht. Weil Die die haben doch Leute, nicht mal gute Storywriter. weil Die die sind doch viel zu Masse, arm. die Masse will Scheiße spielen. Die Das ist so will ab. sich Das damit ist. nicht auseinandersetzen. Es ist mir zu dämlich, ganz im Ernst. Das muss einfach mal raus. Die sind mir alle viel zu dämlich. Ich will eine gute Story oder ein gutes Gameplay. Aber wenn ihr keine gute Story habt, dann lasst sie einfach weg, ihr Pisser. Dann wäre Dishonored ein besseres Spiel gewesen ohne die verfickte Story obendrauf, ganz im Ernst. Ja, das Weg glaube ich aber auch. damit. Ja, einfach weg damit. Brauch ich nicht. Emily ist mir so egal. Denn A, ihr habt das Ding ins Deutsch übersetzt und Emily hat sowieso eine furchtbare Sprechheit abgekriegt. Ich weiß nicht, wie gut sie auf Englisch ist, aber auf Deutsch war allein schon die Sprechheit unsympathisch. Wie soll ich denn irgendwie irgendwas für dieses Kind empfinden, wenn ich sie mir nicht anhören kann? Ah! Ja, Böse. auf jeden Fall, Spec Ops: The Line, super. Sollte man mal gespielt haben, würde ich sagen. Kann ich weiterempfehlen. Ja, ich bin zufrieden. Schön, wie Dann. du wieder runtergekommen bist. Ja, dann hatten ich und Jan, wie ich bereits am Anfang erwähnt habe, wir haben beide eine Serie gesehen, nämlich Better Call Saul. Better Call Saul ist wahrscheinlich manchen ein Begriff. Es ist ein Spin-off von Breaking Bad, das sich auf den Charakter des Saul Goodman konzentriert. Saul Goodman war in Breaking Bad, er kam ab der zweiten Staffel vor und dort hat er einen Anwalt Erst ab der gespielt. zweiten Staffel? Ja, das habe ich auch gewundert. Aber hab nochmal nachgesehen. Braver Junge, kriegst einen Keks. Auf jeden Fall. Da ich gerade ein bisschen über Spec Ops gewendet habe, kannst du jetzt mal ein bisschen auf Saul Goodman eingehen. Denn er ist ein. Ist schwierig. Er ist nicht unbedingt Ich schwierig, fand keine den, Ahnung. also ich fand den Anfang, also den, von der Serie den Anfang fand ich verdammt gut. Wo einfach dieser total kaputte, gebrochene, ängstliche Popel von einem Mann in so einem richtig beschissenen, popligen Kackjob schafft, irgendwo im Einkaufszentrum den Leuten die Brötchen reicht, und dann abends in sein popliges kleines Haus geht, sich seinen nicht allzu popligen Drink macht. Ich meine, irgendwie muss man seine Sorgen ja in Alkohol ertränken und sich die alten Verkaufsvideos von Saul Goodman anguckt. Diese alten Werbevideos. Das war so gut. Das war einfach so ein geiler Anfang, weil du überhaupt nicht raffst, was abgeht. Bis du merkst so, Scheiße, ist der das? Alter, ist der abgekackt. Und dann fängt die Serie, die ja ein Prequel ist. Also, das ist ja dann, das ist quasi das, was nach Breaking Bad passiert. Und dann fängt die Serie an, die ein Prequel ist. Und das fand ich ein super Anfang. Also, das Prequel fängt halt so an, dass, ja, Saul Goodman ist eigentlich ein ehrlicher Mann. Ich meine, er war mal unehrlich, aber das kriegt man nicht so mit. Also, das kriegt man erst im Laufe der Serie mit. Also, Saul Goodman versucht halt krampfhaft an, heißt auch noch nicht Saul Goodman, er heißt, bis jetzt, bis zu dem Punkt heißt er Jimmy McGill oder James McGill, und versucht halt an Mandanten ranzukommen. Aber die Mandanten haben alle keinen Bock auf ihn, weil er ein Popel ist und weil die anderen Anwälte alle besser dastehen als er, Ja, weil er einfach kein Geld hat. und am Anfang schlägt er sich als Pflichtverteidiger durch und sein erster Fall ist halt eben einfach schon so super lustig. Der Das ist ist klasse. derber. Oh, den musst du jetzt erzählen, erzähl den Fall, der ist gut. Also, er muss ein paar Jugendliche verteidigen, die Mist gebaut haben. Und zu Beginn des Falls erfährt man halt eben nicht, was die für Mist gebaut haben. Und er hält da eine glühende Verteidigungsrede, bringt ganz viele tolle Argumente. Und der Gerichtsdiener bringt einfach den Fernseher rein und zeigt das Video von dem, was sie gemacht haben. Und sie sind einfach in ein fucking Leichenhaus eingebrochen, haben irgendjemanden den Kopf abgeschnitten und dann diesen Kopf gefickt. Und es ist so blöd. Den kann man nicht verteidigen, das sind einfach nur kranke Wichser. Und alle wissen es, die da gesessen haben. Und es war so klasse. Das ist auch so schön, wie er dann so sagt, so erzählt, ja, sie haben einen Fehler gemacht, aber das kann ja passieren, so quasi, ne? Ja, macht doch jeder mal. Wir waren alle mal jung und notgeil. Oh. Oh. Und dann kriegt er nur 700 läppische Dollar dafür, dass er das Ja. abgezogen hat. Für drei Leute. Das ist auch schön. Ich finde es auch so gut, wie er immer so seine Verteidigungsreden auf dem Klo probt. So. Geht er so aufs Klo und redet so vor sich hin. Und dann sieht man so, wie die anderen Leute auch aufs Klo gehen und dumm gucken. Das ist super. Also, was ich sehr schön an Better Call Saul finde, ist auf jeden Fall der ultraschwarze Humor. In Breaking Bad hat sich Breaking Bad ja so ab der zweiten Staffel wirklich sehr in Richtung Drama entwickelt und war nicht mehr allzu lustig. Aber Better Call Saul fährt natürlich die Humorschiene, weil ich halt eben auf Saul Goodman konzentriert und die macht auch sehr viel Spaß. Der Charakter funktioniert einfach super. Ich immer, wenn Ja, ich das als ist so Komödie das bezeichnet. Hauptargument für Better Call Saul, was dann auch noch sehr geil ist, ist halt eben, dass man sehr oft auch schon am Anfang der Serie den Charakteren aus Breaking Bad begegnet und ist halt eben einfach super cool, nochmal die Charaktere aus Breaking Bad zu sehen. Also meinst du jetzt hier? Das waren ja im Prinzip bis jetzt eigentlich nur drei, oder? Es war Tuco Ja, und Mike und Saul, also Jimmy, oder wie man ja. auch immer ihn nennen will. Jason Ja, und ich habe Gillette. mich sehr gefreut, Mike und Tuco zu sehen. Besonders die Tuco-Episode war natürlich sehr, sehr, sehr herrlich. Also, bei Breaking Bad war es ja auch so, dass es sehr schnell eskaliert ist und bei Better Call Saul ist es nicht anders. Es ist einfach ultra schnell eskaliert. Aber was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass es danach recht langsam geworden ist. Das, Ja, das stört ja, mich auch es, ultra, wenn du jede Woche nur ja. eine Folge gucken kannst. Und dann wird man die ganze Zeit mit dieser, da ist immer diese Frau, die er kennt. Und man weiß halt eben einfach nicht, woher die kommt und von daher finde ich es einfach uninteressant. Geht dir das auch so? Welche Frau meinst du? Meinst du die Blonde? Diese. Ja, die für seinen Konkurrenten da Ja, arbeitet. was ist halt seine Kollegin oder? Nee, sie war die Ja, Kollegin aber seines keine Ahnung, Bruders. wenn Und die sind halt, Charaktere die sind doch nicht zusammen ausgearbeitet sogar. sind, interessieren sie mich nicht. So einfach ist Ja, aber das. die ist doch gar nicht so schlecht ausgearbeitet. Das ist halt einfach so eine kleine Art Freundin. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich ganz zusammen sind. Ich glaube schon, die sind zusammen eigentlich, oder? Ich glaube nicht, nein. Nicht? Nein. Irgendwie so ein bisschen, vielleicht? So ein bisschen vielleicht, Ja, so ein ja. bisschen sind die zusammen. Keine Ahnung, ist eine schwierige Beziehung. Was auch sehr cool ist, ist einfach, dass Saul Goodman eben einfach ein unglaublich intelligenter Mensch ist und einfach diesen ganzen Arschlöchern, für die er arbeiten muss, auf die Schliche kommt. Und diese ganzen Fälle sind einfach super gemacht. Zum Beispiel der dritte Fall, wie dann eine Familie verschwindet, ist dann auch schon wieder sehr, sehr herrlich. Ich musste doch sehr gut lachen bei der Serie. Der Humor ist richtig, richtig klasse. Ist eine gute Serie so far, aber hat so. Die Längen. Also, ja, das Erzähltempo, das schwankt ein bisschen von der Qualität her. Und also so Folge 3 bis 6 waren jetzt. Mir war das zu langsam, die Boah, ich ganze fand es Sache. krass, heute habe ich ja auf Netflix geguckt und so, was? Schon Folge 7? Das ist schon Folge 7, was ich da gerade angucke? Mann, ist da wenig passiert. Und das ist so, wenn man jetzt, das läuft jetzt seit 7 Wochen. Ich gucke das seit 7 Wochen. Und ist immer noch so richtig im Anfangsstadium, weil halt jede Woche nur eine Folge. Nee, ich gucke seit 6 Wochen, weil in der ersten Woche sind 2 Folgen erschienen. Oder ich habe den ersten Release verpasst, keine Ahnung. Aber ich gucke es jetzt seit 6 Wochen und das ist verdammt wenig passiert. Ja, das ist irgendwie so. Ich glaube, wenn wir die Serie so am Stück runtergucken könnten, wie wir das sonst so bei Serien machen, würde es mich nicht stören. Ich finde das Tempo eigentlich ganz okay, wenn man das wirklich, wenn man danach weitergucken kann. Aber der Cliffhanger in der 7. Folge, der ist so bescheuert. Und ich werde ihn dir jetzt sagen, weil er einfach. Nein, Nein, nein, nein, nein, fuck you, nein, ich nein, hab's noch nicht Moment. gesehen. Nein, es ist wirklich. Er ist einfach. Das ist wirklich nichts, was irgendwas spoilert. Er kriegt halt einfach einen Anruf und dann sagt. Er meldet sich so am Telefon, dass er dran ist und dann ist fertig. So, du weißt nicht, wer dran ist. Du weißt nicht. Das ist einfach nur ein Anruf, weißt du? So, das ist einfach nur so. Da ist halt vielleicht ein neuer Fall, so kannst du dir so denken. Mehr nicht. Das ist so dumm. Das ist einfach kein Cliffhanger. Das ist einfach Beschiss. Ja, aber das ist einfach so, ich schaue Animes und das heißt, ich schaue einfach 7 Serien auf einmal, die alle jede Woche mit Cliffhanger enden. Also, das kann mir gar nichts. Cliffhanger sind mir inzwischen einfach egal. Ja, Ich bin aber weißt du, wenn abgehärtet. das war wenigstens ein guter Cliffhanger, aber der war scheiße. Der war richtig scheiße. Das war einfach so, ja, Keine hallo, Ahnung. hier ist Saul Goodman so. Nee, hier ist Jimmy Die McGill und dann. heißen Cliffhanger, weil sie dich an. Oder. Ja, weil sie so ungefähr dich an einer Klippe hängen lassen. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Ja, Was aber passiert jetzt? der war schlecht. Cliffhanger sind ganz allgemein einfach. Nicht unbedingt schlechte Erzählweise, aber Nein, eben nein, einfach du lame. verstehst nicht, worauf ich hinaus will. Der war einfach nicht spannend oder so. Das war einfach nur so, ja, passiert da, ruft da halt einer an, ja? Das ist einfach nicht geil. Das war der schlechteste Cliffhanger, den ich je in meinem Leben miterlebt haben muss. So voll Kacke. Naja, egal. Aber in ganz allgemein können wir sagen, wir finden die Serie sehr gut. Und ich fand es halt eben auch ziemlich cool, dass man halt eben auch bei Mai, Gotoku und diese ganzen Breaking Bad Charaktere sieht. Ich freue mich auch schon auf die nächsten Breaking Bad Charaktere, die auftauchen werden. Ja, ich Bin hoffe, sehr da tauchen noch gespannt. einige auf. Weil es wurde ja auch gesagt, dass Walter White auch noch auftauchen wird. Echt? Also, ich schätze mal, sie haben die Serie schon sehr weit vorausgeplant, storytechnisch. Ja, aber ich meine, wie soll das laufen? Kannten die sich überhaupt schon? Ich glaube, die kannten sich noch nicht so in Breaking Bad. Da musst du aufpassen, dass das nicht irgendwie doof wird. Naja, weiß ja noch keiner so. Ja, aber weiter zu empfehlen, auf jeden Fall. Gibt es da noch irgendwas sonderlich, irgendwas zu erzählen? Einfach. Oder haben wir es jetzt? Puh, was gibt's da auch groß zu erzählen? Ich meine, es gibt einfach nur keine Story, oder? Ja, doch. Also. Die Halt Side-Story, die eben, also aufgenommen die wurde. Hintergrundstory ist, dass er sich mit einem anderen Anwalt um seinen Namen kabbelt und das ist die Hintergrundstory, Ich ja. finde immer noch das sein Büro gut. Das finde ich richtig gut, weil es einfach so Ja, richtig das ist schön klasse. scheiße ist und weil er einfach noch drin wohnt. Es Ja, sind so das Hall ist zwei halt eben in der Serie auch so Quadratmeter. richtig hinüber. Es Das sind so ist sehr zwei geil. Quadratmeter und dann muss er nachts immer die Couch ausklappen und drauf schlafen. Und es ist halt einfach hinten in diesem asiatischen Ach ja. Salon da, dieser Schönheitssalon. Das hätte ich fast noch vergessen, weil ich die Serie sehr gut fand, ist einfach diese Geschichte um seinen Bruder, weil der ist halt eben ein etwas ernsterer Charakter, aber der ist richtig, richtig gut gemacht. Ja, du solltest Das heißt, vielleicht erzählen, was da passiert. also sein Bruder ist allergisch gegen Elektrizität. Er denkt es Sa zumindest. behauptet er. Es ist halt eben ziemlich eindeutig eine psychische Krankheit. Natürlich ist man nicht allergisch gegen Elektrizität. Er hat einfach nur eine Art Paranoia von Elektrizität und sein Körper reagiert dann darauf, sobald er ein elektrisches Gerät mit seinen Augen entdecken kann. Aber wenn er sich sieht, dann passiert natürlich nichts. Und sein Bruder sperrt sich darum in einem komplett abgedunkelten Haus ohne jegliche Elektrizität ab, in dem einfach alles ausgeschaltet ist. Und sobald irgendjemand ein elektrisches Gerät reinbringt, dann reagiert halt eben einfach sein Körper. Und elektromagnetische Strahlung, also auch auf die Sonne, reagiert er. Ja, genau. Oder auf Stromleitungen, die überall aufgehangen sind oder so. Und die Story um den Bruder entwickelt sich dann, also sie hat sich bis jetzt innerhalb der Serie stetig weiterentwickelt. Und das ist einfach ein cooler Charakter. Weiß jetzt nicht, wie viel ich da erzählen will. Ich meine, es wäre nicht direkt ein Spoiler, aber. Ja, gut, kann man sich's ja einfach angucken, ja. Ja, genau, man kann es sich einfach angucken, weil der Bruder ist auf jeden Fall der interessanteste Charakter bis jetzt in der Serie, weil die anderen kennt man halt eben teilweise einfach schon. Die machen nur Spaß, aber das ist wirklich eine Weiterentwicklung. Und das ist sehr cool anzusehen. Tja, und dann würde ich den Podcast für beendet erklären. Für beendet erklären. Richtig schön. Amtlich. Ja. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Jan. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuschauer. weil du auch physisch da warst. Ja. Schön, dass wir jetzt auch endlich auf iTunes sind. Das wollte ich nochmal loswerden. Voll geil. Ja, iTunes-Hype, yay. Und tschüss. Tschüss. Doch, voll motiviert. Voll motiviert.